Für mich ist die gewaltfreie Kommunikation eines der wertvollsten Werkzeuge, das mir in meinem Leben bisher begegnet ist. Sie dient dazu, unser Bewusstsein zu schärfen, wann wir einfach in reaktive Muster verfallen. Und dazu unterscheiden wir eben ganz klar, was ist denn das, was tatsächlich gerade passiert, was wir beobachten und was ist das, was wir daraus machen. Also Kopfkino, wie wir umgangssprachlich so schön sagen. Durch die GfK habe ich zum ersten Mal was Sinnvolles und auch was Genaues über Gefühle gelernt. Weil das Alltagswissen, dass der andere meine Gefühle macht, dass halt eben, dass es nicht die Wahrheit ist, sondern dass ich meine Gefühle selber mache, das war schon eine ganz große Entdeckung in der Hinsicht gewesen. Und es braucht manchmal auch Mut, das zu tun, weil dann zeigt man sich verletzbar. Dann kommen diese Gefühle aus der Kindheit oder aus der Vergangenheit, die man einfach weggedrängt hat, weil man nicht wusste, wie man damit umgehen soll, weil man damit allein gelassen wurde. Schmerz, Trauer, Einsamkeit, Verzweiflung. Das bewirkt viel, weil sie ja eben nicht nur eine Kommunikationsmethode ist, sondern gerade auch dazu einlädt, wieder umzudenken. Wie wollen wir denn unser Miteinander gestalten, dass wirklich wir Strukturen errichten und uns Zeit nehmen für Entscheidungen, dass alle berücksichtigt sind, die von den Entscheidungen auch betroffen sind. Und da kann man schon auf vielen Ebenen die ersten Früchte beobachten. Verunsicherung zieht durch das Land. Es mehren sich Anschläge und Überfälle als eine Form der Meinungsäußerung im politischen Raum. Angst kommt auf. Wie geht es in unserem Land weiter? Nicht nur der Zustrom von vielen Menschen aus kriegsführenden und bedrohten Ländern verlangt, sich diese Frage zu stellen. Auch die Alltagsbahnen vieler Menschen hierzulande scheinen ins Wanken geraten zu sein. Umso wichtiger ist es, Halt zu finden und Klarheit. Was ist wirklich wichtig für mein Leben, mein Wohlergehen, das der Gemeinschaft? Wo kann ich Einfluss nehmen, meinen Alltag so gestalten, wie ich es möchte? Und wie kann ich mich in die Gesellschaft einbringen? Ein wichtiges Instrument für viele Menschen zu einem verantwortlichen und selbstbestimmten Leben wurde in den zurückliegenden 30 Jahren die gewaltfreie Kommunikation. Das von dem amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg entwickelte Kommunikations- und Handlungsmodell kann Orientierung und Unterstützung geben für ein freies Leben in gesunden Beziehungen und wirkt in dieser Weise für viele Menschen. Darum geht es heute in der langen Nacht. In der ersten Stunde wird zu hören sein, was diesen Ansatz ausmacht und warum er in Deutschland so populär ist. In der zweiten Stunde geht es um die Anwendung dieses Modells in Unternehmen, Schulen und Gemeinschaften. Die dritte Stunde ist dem Begründer der gewaltfreien Kommunikation gewidmet, Marshall Rosenberg. Kursteilnehmerin hat jetzt erzählt, die arbeitet in einem Kindergarten, dass neulich ein Vater kam und gesagt hat, was, ihr habt jetzt hier auch diese dreckigen Flüchtlinge? Irmtraut Kauschert ist Trainerin der gewaltfreien Kommunikation aus Darmstadt. Dann hat sie gesagt, okay, wollen wir uns mal einen Moment hinsetzen. Und dann hat sie gesagt, was ist denn los? Ja, dann bleibt keine Zeit mehr für unsere Kinder. Dann hat sie gesagt, geht's ihnen drum, dass sie sicher sein wollen, dass ihre Kinder hier auch immer noch wichtig sind. Sie befürchten, dass die deutschen Kinder oder die schon jetzt immer hier waren, dass die nicht mehr genug Aufmerksamkeit kriegen, weil sie vermuten, dass wir uns so viel um die Flüchtlingskinder kümmern müssen. Ja, genau, hat sie gesagt, ja, was bräuchten sie denn, um sicher zu sein, dass wir uns auch um die anderen Kinder kümmern, die schon vorher hier waren. Und dann hat er angefangen zu erzählen, dass seine Frau, also die Mutter der Kinder, vor kurzem ein Jahr oder so gestorben ist und dass die wirklich Fürsorge brauchen und er ihnen das gar nicht alles geben kann. Und dann hat sie ihn da abgeholt und ihn gefragt, was er denn denkt, was die Kinder besonders brauchen und hat ihm dann versichert, dass sie gut nach seinen Kindern gucken wird. Die Erzieherin verhielt sich gegenüber dem Vater, wie sie es im Seminar für gewaltfreie Kommunikation gelernt hatte. Sie belehrte ihn nicht.

So that might have sounded like das hätte ja zum Beispiel so klingen können. Höre ich dich richtig? Also ich höre, dass es eine Menge Gefühle in dir auslöst, wenn du siehst, dass ich die ganze Woche über weg bin und an dem einzigen Tag, wo ich da bin, an meinem Computer arbeite. Wenn ich dich richtig verstehe, bist du vielleicht traurig und möchtest mehr Kontakt. Vielleicht bist du auch irritiert, weil du mehr Unterstützung möchtest. Stimmt das so? Menschen lernen zu verstehen, was eine Person innerlich bewegen könnte, auch wenn sie vielleicht zurückweisende oder verletzende Worte gebraucht. Bei dem Rollenspiel im Workshop versucht ein Mann seiner Frau nahe zu sein. Sie hatte sich beschwert, dass er, statt bei der Hausarbeit anzupacken, an seinem Computer sitzt. Denk noch mal dran, was ich gesagt habe. Hört nie auf das, was ein anderer Mensch über euch denkt. Du hast jetzt noch keine Verbindung hergestellt mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Du hast dich auf ihre Meinung bezogen. Du hast gesagt, du bist der Meinung, dass ich mehr helfen sollte. Das gibt auf der Herzensebene keine Verbindung. Die Verbundenheit zwischen den Menschen anzuerkennen und zu stärken und damit dem Frieden im Kleinen, in den Familien und Gemeinschaften wie im Großen in der Welt zu dienen, dafür trat Marshall Rosenberg klar und humorvoll während seiner Workshops und Seminare weltweit ein, auch als er bereits weit über 70 Jahre alt war. Alle Menschen, so seine Botschaft, egal wo sie leben, ob jung oder alt, gleich welcher Herkunft sie sind, welcher Religion oder Kultur sie angehören, haben als Menschen die gleichen Bedürfnisse. Sie alle brauchen Luft zum Atmen, Nahrung und ein Dach über dem Kopf. Alle Menschen brauchen andere Menschen, brauchen die Gemeinschaft, deren Geborgenheit, Verständnis und deren Unterstützung. Und in ihre Gemeinschaft wollen sie sich einbringen, wollen angenommen und geschätzt werden, wollen Freude empfinden, sich ausdrücken, kreativ sein. Alles, so wiederholte Marshall Rosenberg immer wieder, alles, was Menschen tun, tun sie, um sich selbst Bedürfnisse zu befriedigen. Das allerdings ist den meisten nicht bewusst. So machen sie es ihrem Gegenüber oft schwer, Verständnis zu zeigen. Now, what you could have done is what my partner says. Was du sagen könntest, ist das, was meine Partnerin zu sagen pflegt. She says, in two more minutes I'm going to destroy that computer. Sie sagt dann zum Beispiel, in den nächsten zwei Minuten dann mache ich den PC kaputt. I know that that's her way of saying all those feelings and needs. Also ich weiß, dass sie auf diese Art halt ihre ganzen Gefühle und Bedürfnisse ausdrückt. Ist auf jeden Fall ein Weg, naja, das wird immer so schön genannt, von Herz zu Herz kommunizieren. Und was damit gemeint ist, ist wegzukommen von Urteilen und von Erwartungen und Vorstellungen, wie alles zu sein hat, wie der andere sich zu benehmen hat, was der andere zu tun hat oder was man selber tun muss oder so. Diese wegzukommen von diesen Handeln aus Pflicht, aus so muss denken, ich muss das tun, das gehört sich so, sondern hinkommen zu dem, ich möchte das tun. In Verbindung sein mit dem, was dir wichtig ist und von dort aus dich entscheiden, was du tun willst. Simran Kaur ist Kommunikationstrainerin und Yogalehrerin aus Hamburg. Mit Körper und Geist verfolgt sie einen Weg, zu beobachten, was wirklich ist. Ah, da ist ein Schmerz, ein Satz, der mich erschreckt. Darüber geht sie nicht hinweg. Vielmehr forscht sie weiter. Welche Gefühle sind damit verbunden? Worauf weisen sie hin? Bin ich traurig oder froh, ängstlich, wütend oder beschämt? Und welches Bedürfnis wird dadurch berührt? Erst wenn sie das für sich gefunden hat, spricht sie weiter. Was würde mir jetzt gut tun? Und um was kann ich mich oder andere bitten? Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Das sind die vier Schritte, die jeder kennenlernt, der sich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Mit ihrer Hilfe ist es nicht mehr notwendig, sich selbst oder andere zu beschuldigen. Ich kann es einfach nicht oder es ist die Schuld meiner Eltern, meiner Chefs, der Regierung. Vielmehr ist es wie ein Blick hinter einen Schleier. Wenn man merkt, dass man wirklich mit Wohlwollen angeschaut wird, mit diesem wohlwollenden Interesse wirklich verstehen zu wollen, was ist los bei dir? Keine Urteile, keine Ratschläge, keine Richtungsvorgabe, sondern einfach, du darfst sein, so wie du bist und zeig dich, du bist willkommen. Da entspannt sich so viel. Und dann kommen wir wieder in Kontakt mit dem, was uns Freude macht. Und dann können wir Lösungen finden für das, was gerade los ist. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein Prozess, der zunächst dafür sensibilisiert, was Worte anrichten können. Worte können Fenster sein, durch die sich Menschen füreinander öffnen. Und sie können Mauern errichten, können wehtun oder trennen. Ein einfacher Satz kann dazu führen, dass Beziehungen belastet oder sogar beendet werden. Und mit einem Satz kann man einem anderen Menschen die Hände reichen, als eine Geste. Ich verstehe dich. Ich sehe dich. Diese beiden verschiedenen Varianten von Kommunikation und Beziehungsgestaltung symbolisierte Marshall Rosenberg in seinen Seminaren häufig mit zwei Handpuppen, Wolf und Giraffe. Der Wolf symbolisierte für ihn ein gewaltvolles, aggressives Auftreten, das dafür sorgt, dass sich Menschen als getrennt wahrnehmen. Die Giraffe steht für ein freundliches, mitfühlendes, dennoch kraftvolles und klares Verhalten, das die Verbindung spüren lässt. Auf der Bühne in seinen Workshops ahmt Marshall Rosenberg nach, wie sich eine Giraffe und wie sich ein Wolf in der Kommunikation verhalten. Ich glaube, die Leute wurden aufmerksamer, dass es so eine Art Wolfswelt gibt, die man eigentlich nicht will. Die herkömmliche Welt mit Urteilen, mit Kritik, mit Konflikten, wo es ums Gewinnen und Verlieren geht oder meistens natürlich ums Gewinnen, wo es um Schuldzuweisungen geht, um Vorwürfe. All das, was wir sozusagen herkömmlich in unserer Kommunikation kennen, womit wir oft merken, dass es uns einfach nicht gut geht damit, dass in solchen Streitigkeiten mehr Trennung als Verbindung passiert. Und ich glaube, die gewaltfreie Kommunikation hat auch damals gleichen Anfangserfolg in Deutschland gehabt, weil das die Sehnsucht der Menschen war, friedlicher miteinander umzugehen. Klaus-Dieter Genz ist Trainer aus Strodene, Brandenburg, einer der Wegbereiter dieses Ansatzes in Deutschland. Das Modell von Marshall Rosenberg macht sehr deutlich, was der Kommunikation dient und was sie eher unterbricht. Schwierig sind vor allem Zuschreibungen zu glauben, wie jemand anders sei, beispielsweise rücksichtslos, verantwortungslos und so weiter. Genau diese Zuschreibungen tragen zur Gewalt in der Welt bei, war Marshall Rosenberg überzeugt. Am deutlichsten fällt mir auf, was nicht mehr passiert, was früher passiert ist, nämlich, dass ich Urteile über meine Partnerin entwickle. Also, dass ich sie in irgendeiner Form verurteile, kommt mittlerweile ausgesprochen selten vor. Die ist zu pingelig, viel zu genau. Also je nachdem, was halt eben gerade war, gibt es eine Riesenflut an Urteilen, die es in früheren Liebesbeziehungen in meinem Kopf definitiv gab und die ich halt eben durchaus auch so hart habe ausdrücken können. Jochen Hiester ist Trainer aus Koblenz. Ein Urteil ist ein tragischer Ausdruck von Bedürfnissen, heißt es in der gewaltfreien Kommunikation. In der Regel nutzen Menschen Urteile über andere, um sich selbst bedeckt zu halten, schreibt Marshall Rosenberg. So ist dann auch meine Partnerin bedürftig und abhängig, wenn sie mehr Zärtlichkeit möchte, als ich ihr gebe. Aber wenn ich mehr Zärtlichkeit möchte, als sie mir gibt, dann ist sie unnahbar und unsensibel. Wenn sich mein Kollege mehr Gedanken über Details macht als ich, ist er pingelig und zwanghaft. Andererseits mache ich mir mehr Gedanken über Details als er, ist er schlampig und schlecht organisiert. Viele Menschen nutzen das Werkzeug der gewaltfreien Kommunikation vor allem für das Gespräch mit sich selbst, für die Reflexion und Selbsterkenntnis. Was fühle ich gerade? Wonach sehne ich mich? Die Gefühle sind nicht eine Laune der Natur oder so, wir haben sie halt und wir müssen irgendwie mit ihnen klarkommen, sondern sie sagen uns etwas darüber, was wir gerade brauchen in einem bestimmten Moment. Sie sind wie das Öllämpchen auf dem Armaturenbrett, ne? Wenn es anfängt zu blinken, sagt es uns, okay, der Ölstand ist niedrig zum Beispiel, ne? Oder der Motor braucht irgendwas, ne? Und genauso sind unsere Gefühle. Sie sagen uns, was wir gerade brauchen, was gerade im Minus ist, was Aufmerksamkeit braucht in uns. Und dann können wir uns darum kümmern. Wer seine Bedürfnisse äußert und dafür eintritt, ist nicht schwach und abhängig. Ganz im Gegenteil. Bedürfnisse zu spüren, das legt Lebensenergien frei. Oft erkennt man erst in der Begegnung mit anderen Menschen, dass es Bedürfnisse im eigenen Leben gibt, die nicht erfüllt sind. Wenn die anderen etwas tun, was einem nicht gefällt, kann man sicher sein, dass wieder das Öllämpchen auf dem Armaturenbrett aufleuchtet. Der Körper signalisiert durch Herzrasen, Enge, Bauchdrücken oder andere Empfindungen. Hier gibt es einen Trigger. In mir. In der eigenen Wirklichkeit stimmt die Welt nicht mehr. Das Gegenüber liefert nur den Auslöser dafür. Zu erkennen, dass ich einen Auslöser geliefert bekommen habe, hatte früher ziemlich lange gedauert. Es hat halt unglaublich lange gedauert. Ich habe halt irgendwann gemerkt, irgendwas krummelt in mir und konnte es aber auch kaum benennen an der Stelle. Und so ist es oft, dass ich innerhalb von Bruchteil einer Sekunde oder in Sekunden klar kriege, aha, hier war gerade der Auslöser gewesen im Verhalten von meiner Partnerin. Und ganz schnell kann ich sortieren, um was geht es an der Stelle, welches Gefühl ist das, welches Bedürfnis meldet sich dahinter und dann kann ich schon dafür sorgen. Und das sind oft Sachen, die mittlerweile in Sekunden ablaufen. Auslöser, die seinen Alltag durchkreuzen, bekommt in dem US-amerikanischen Spielfilm Gran Torino aus dem Jahr 2008 der Hauptdarsteller genug geliefert. Regisseur Clint Eastwood spielt selbst den griesgrämigen, polnischstämmigen Koreakriegsveteran und ehemaligen Ford-Mitarbeiter Walt Kowalski. Der einsame Rentner sieht seine amerikanischen Werte in Gefahr. Zudem spekulieren seine Kinder unverhohlen auf sein Erbe. Dann ziehen in seine Nachbarschaft Hmong, eingewanderte Menschen aus einem indigenen Bergvolk in Südostasien. Andere Gewohnheiten schieben sich vor das Alltagsbild des Witwers in seiner Detroiter Vorstadtsiedlung. Menschen mit anderem Aussehen, anderen Bräuchen, anderer Musik. Bambusratten nennt er sie. In seinem Feindbild fühlt er sich bestätigt, als eine Gang den Nachbarsjungen auffordert, den Gran Torino des Walt Kowalski zu stehlen. Wenn der mit diesem Oldtimer aus den Fordwerken vorfährt, hätte er seine Mutprobe und ein Initiationsritual bestanden. Das geht schief. Und für die Mutter des Jungen ist das kein beliebiger, dummer Streich. Sie verlangt, dass sich ihr Sohn Tao bei dem Nachbarn entschuldigt. Tao schaut achtungsvoll und bewundernd auf den alten Maschinenbauer und will von ihm lernen. Daraufhin ermuntert Walt Kowalski den asiatischen Jungen, eine regelmäßige Arbeit anzunehmen und gibt ihm zuvor Nachhilfe, um weniger schüchtern und bescheiden aufzutreten. Jetzt lernst du, wie richtige Kerle sich unterhalten. Hör einfach mal zu, wie Martin und ich uns mit Worten beballern. Verstanden? Können wir? Klar. Also schön. Dann wollen wir. Das passt ja. Ein Polacke und ein Schlitzauge. Hallo Martin, du bescheuerter italienischer Wichser. Walt, du schmieriger Geizhals, musst du jetzt antanzen? Es war bis eben ein richtig schöner Tag. Wieso? Hast du dem armen Linden sein Geld abgejuckst, du alter Jude? Ihm falsch ausgegeben? Wer ist der Japse? Ach der, das ist der Schweichheit von nebenan. Ich versuche gerade irgendwie einen Mann aus ihm zu machen. Kapiert, Kleiner? So unterhalten sich richtige Kerle. So? Wirklich? Was, hast du Scheiß in den Ohren? Los, geh raus, komm wieder rein und red wie ein Mann mit ihm. Wie ein richtiger Mann. Ach, kommen Sie. Mach schon, schieb deinen Arsch da raus. Komm aber wieder rein. Entschuldige bitte. Schön. Was läuft, du alter italienischer Wichser? Raus aus meinem Laden oder ich puste die Birne weg, du verdammter schwanzrauchender Reisfresser! Oh Gott, Scheiße. Ruhig, ganz ruhig. Was soll denn der Mist? Hast du sie nicht mehr alle? Aber das haben Sie doch gesagt. Sie haben gesagt, Männer reden so. Ist ja auch richtig, aber man beleidigt einen Mann nicht in seinem eigenen Laden. Das macht man nicht. Stell dir vor, da steht ein Fremder. Du gerätst an den Falschen, da bist du wirklich deine gelbe Rübe los. Wenig später gelingt es Tao in der Tat, einen Bauleiter von sich zu überzeugen. Doch in der Gegend spitzen sich die Konflikte mit der gewaltbereiten Gang um den Cousin von Tao zu. Da setzt Walt Kowalski alles auf eine Karte. Cool und scheinbar schwer bewaffnet provoziert er die Gang. Dann geschieht das Unerwartete. Ein weiterer Grund, sich dieses Drama mit dem großartigen Clint Eastwood anzusehen. Was ich vorher nicht gemacht habe, ich habe vorher Urteile gehabt und hatte Vorstellungen, so muss es sein, das ist die richtige Art und Weise zu machen. Und wenn er damit nicht einverstanden war oder wenn er was anders gemacht hat oder so weiter, dann gab es erstmal Auseinandersetzung, wer hat recht. Wer hat hier die besseren Argumente? Das war Kampfansage. Simran Kaur, Yogalehrerin und Kommunikationstrainerin aus Hamburg, über ihre Beziehung zu ihrem Mann. Und danach war ich viel leichter in der Lage zu gucken, worum geht's ihm eigentlich. Und auch ich konnte das, was mir wichtig war, auf eine Weise vermitteln, wo ich keine Urteile mehr hatte, sondern einfach gesagt habe, das ist mir aus dem und dem Grund wichtig. Also zum Beispiel, es ist mir wichtig, gefragt zu werden, einfach weil ich gerne über die Dinge, mit denen ich zu tun habe, auch bestimmen können möchte. Du musst das und das machen. Ich will das so. So ist häufig die in unserer Kultur übliche Ansprache, verkleidet mit einem höflichen, dennoch fordernden Bitte. Die gewaltfreie Kommunikation half Simran Kaur anzuerkennen, bei aller Liebe sind zwei Menschen immer zwei getrennte Personen. Jeder lebt in seiner eigenen Wirklichkeit und sieht die Welt mit der eigenen Brille. Das zu leugnen und einfach zu erwarten, dass Ehepartner einander helfen müssten, weil das eben so sei, ist deshalb kontraproduktiv und muss Abwehr erzeugen. Eine Wandlung erlebte die Hamburgerin erst, als sie begann, von sich zu sprechen, aus ihrer Welt und was es für sie bedeuten würde, wenn ihr Mann sie unterstützen würde. Mit einer wirklichen Bitte, auch offen für sein Nein, gab sie ihm die Möglichkeit, ihr eine Freude zu bereiten. Und dabei ließ sie ihm zugleich volle Wahlfreiheit. Ich habe es anders formuliert und dadurch konnte er es mir ganz leicht geben. Ja. Ne? Dadurch, weil es keine Forderung mehr war. Auf Forderungen gibt es immer erstmal Widerstand. Wenn man sich das klar macht, dann erkennt man, dass Forderungen, obwohl sie so viel mächtiger daherkommen, ne, sofort gehst du in dein Zimmer oder sowas, ne? Weil es da Widerstand gibt, ist es im Grunde die weniger effektive Strategie. Es ist viel effektiver, jemanden einzuladen und sagen, kannst du dir vorstellen, das in deinem Zimmer zu machen? Ist mir gerade zu laut, ich brauche gerade hier einen Moment Ruhe oder was auch immer. Wenn du dann noch dazu klar machen kannst, was dir daran wichtig ist, warum du das möchtest, dann ist es dem anderen ganz leicht, sich darauf einzulassen. Love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cold. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven. Doch eingeschliffene Verhaltensmuster lassen sich nicht einfach ablegen. Viel zu tief haben sich Urteile über uns selbst und andere eingegraben. Deshalb scheint es notwendig, sich auf eine innere Reise zu begeben, um mehr und mehr in eine achtsame Haltung von Gewaltfreiheit und innerer Verbundenheit hineinzuwachsen. Für die meisten gehört dazu, sich mit der eigenen Lebensgeschichte und den gelernten Verhaltensmustern zu befassen. Dann kann man verstehen, welche Bedürfnisse in der Kindheit erfüllt waren und welche nicht, und mit welchen Mustern man versuchte, die Lücken zu schließen. So auch Simran Kaur. Sie wurde 1954 in Bogotá, Kolumbien, geboren. Ihr Großvater war Tropenarzt und zog mit seiner Familie nach dem Krieg nach Kolumbien. In der überschaubaren deutschen Gemeinde lernten sich Simrans Eltern kennen. Sie heirateten und bekamen bald 4 Kinder. Als das Mädchen 11 war, zog die Familie zurück nach Deutschland. Hier versprachen sich die Eltern bessere Bildungsaussichten für ihre Kinder. Doch weil sie zunächst ein neues Nest für die Kinder bereiten wollten, brachten sie ihre Tochter nach der Überfahrt in ein Kinderheim. Für das 11-jährige Mädchen eine traumatische Erfahrung von Verlust und Verlassenheit, der sie sich nun noch einmal in neuer Weise stellte. Das, was mir als kleines Kind passiert ist, da sind ein paar Bedürfnisse sehr, sehr ins Minus geraten. Meine Zugehörigkeit war enorm gefährdet. Und das ist ja das, was Kinder machen. Wenn ihre Zugehörigkeit gefährdet ist, dann passen sie sich ganz doll den Erwartungen der Erwachsenen an, wenn sie Sorge haben, dass sie rausgeschmissen werden. Und das war bei mir so, dass ich in ein Kinderheim getan wurde und meine Eltern dann lange Zeit nicht wieder gesehen habe und nachher dann auch nicht wiedererkannt habe, als sie mich dann wieder geholt haben. Und ich glaube, das hat einen solchen Bruch in meinem Vertrauen, dass ich irgendwo hingehöre, gebracht, dass ich ganz doll versucht habe, lieb zu sein und aber nie wirklich vertrauen konnte, dass ich wirklich angenommen bin. Das ist eben der Blick, darauf zu gucken, worum geht es dahinter eigentlich, hinter diesen Dingen, die da passieren. Welche Bedürfnisse sind da betroffen als Kind? Große Einsamkeit, große Verzweiflung. Und das in der gewaltfreien Kommunikation bleibt es nicht bei den Gefühlen stehen, sondern man guckt, womit hängt das zusammen? Wo kommen diese Gefühle her? Diese Verzweiflung, niemanden mehr zu haben, keine Orientierung, keinen Platz mehr zu haben, wo ich hingehöre, kein Vertrauen mehr haben zu können, dass ich noch gewollt bin. In dieser Empathiesitzung hörte Simran Kaur nicht solche Sätze wie »Nun ist es gut mit deinem Kummer, lebe nach vorn« oder der Aufforderung »Reiß dich zusammen«. Vielmehr durfte sie eingestehen, ja, innerlich tut die Erfahrung des Getrenntseins noch immer weh. Sie irritiert mich auch viele Jahre später noch, bringt mich zuweilen durcheinander. Ich brauche Vertrauen, Sicherheit, meinen Platz, will mich verlassen können, ihn zu haben. Gerade dadurch, dass der Kummer angenommen wurde, konnte er schmelzen und sich die unerfüllte Sehnsucht zeigen und empfunden werden. Das ist der Zauber der Empathie. Bei Carl Rogers, dem Begründer der klientenzentrierten Gesprächstherapie, der Marshall Rosenberg mit seiner Wertschätzung für die Gefühle inspirierte, heißt es dazu: Menschen sind wie Sonnenuntergänge, wenn ich sie einfach so sein lassen kann, wie sie sind. Wenn ich einen Sonnenuntergang betrachte, sage ich ja auch nicht, bitte ein bisschen weniger Orange auf der rechten Seite. Ich werde kaum versuchen, einem Sonnenuntergang meinen Willen aufzuzwingen, sondern ich betrachte sein Werden einfach mit ehrfurchtsvollem Staunen. Martin Buber, der jüdische, österreichisch-israelische Religionsphilosoph, der Prinzipien des Dialogs zwischen Menschen erforschte, schreibt über Empathie: Trotz aller Ähnlichkeit hat jede lebendige Situation, wie ein neugeborenes Kind, auch ein neues Gesicht, das es nie zuvor gegeben hat und auch nie mehr wiederkehren wird. Die neue Situation erwartet von dir eine Antwort, die nicht im Vorhinein vorbereitet werden kann. Sie erwartet nichts aus der Vergangenheit. Sie erwartet Präsenz, Verantwortung. Sie erwartet dich. So kann sich der Schmerz lösen. Diese Atmosphäre ermöglicht Heilung. Es ist inzwischen nachgewiesen, dass diese auch im Gehirn eine Nachreifung ermöglicht. Unbewusste, oft heftige oder gewalttätige Reaktionen früherer Traumata werden gemildert oder ausgeschaltet. Geistige Klarheit und Entschiedenheit werden wiederhergestellt durch Offenheit und Akzeptanz. Marshall Rosenberg besingt dies in einem Lied von Kathy und Red Grammer. They're singing this song. See me beautiful. Sieh die Schönheit in mir. Look for the best in me. Such das Beste in mir. That's what I really am. Das ist es, wie ich wirklich bin. And all I wanna be. Und was ich wirklich sein möchte. It may take some time. Es mag ein wenig dauern. It may be hard to find. Es mag schwer zu entdecken sein. But see me beautiful. Aber sieh die Schönheit in mir. See me beautiful. Sieh die Schönheit in Each mir. And every day. Heute und jeden Tag. Could you take a chance? Kannst du das Wagnis eingehen? Could you find a way? Kannst du einen Weg finden, to see me shining through? Mich durchscheinen zu sehen. In everything I do. In allem, was ich tue. And see me beautiful. Und meine Schönheit wahrzunehmen. Um unsere Empathiefähigkeit, die ja eine Anlage ist, die jeder Mensch hat, um die zu entwickeln. Dafür braucht ein Kind eine verlässliche Bezugsperson und am besten die Mutter, weil es mit der Mutter ja so eng und intim vertraut ist, ja schon durch die Schwangerschaft. Und indem die Mutter empathisch auf das Kind schaut und empathisch mit dem Kind interagiert, lernt das Kind, seine empathischen Fähigkeiten zu entfalten. Also wenn die Mutter zum Beispiel das Kind anschaut und sieht, das Kind ist unglücklich oder irgendwas ist mit ihm, dann macht sie ein entsprechendes Gesicht und entsprechende Geräusche und fragt damit, ist es das? Na, geht's, ach, du bist gerade ein bisschen so, ne? Man macht dann so. Und dadurch lernt das Kind, ah, okay, ich bin gerade so. Und das ist traurig sein und das ist enttäuscht sein und das ist unruhig sein und so weiter. Und lernt sich selbst dadurch kennen und sieht in der Mutter eben den Spiegel. Und da lernen wir, Gesichtsausdrücke zu interpretieren und lernen wir, unsere Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen und so weiter. Und dafür brauchen wir einander. Das kann man nicht sich durch ein Buch aneignen oder sowas. Das geht einfach nicht. Dieses Vertrauen in sich selbst öffnete sie für andere. Was mag meine Eltern dazu bewogen haben, mich als Kind allein zu lassen? Wieso konnten sie sich nicht vorstellen, dass das für mich schrecklich sein würde? Simran Kaur baute ihren Eltern eine Brücke. Was hatte sie bewogen, so zu handeln? Mein Vater war 17, als er zur Fliegerabwehr eingezogen wurde und ist dann in russische Gefangenschaft gekommen. Mein Eindruck ist, dass die Generation, die den Krieg noch miterlebt hat, ganz doll versucht hat, das zu verdrängen. Mein Vater sagt, er hat einen Vorhang vor die Vergangenheit gezogen und da will er nicht wieder dahinter gucken und guckt nur noch nach vorne. Und gleichzeitig hat er natürlich, und genauso alle in dem, von der Generation, hat diese Traumatisierung des Krieges, trägt er ja in sich und hat das weitergegeben in der Art und Weise, wie er mit uns, wie diese Generation mit den Kindern umgegangen ist. Da ist einfach ganz viel unverarbeitet, wurde da einfach noch weitergegeben. Ich erinnere mich auch noch an die sogenannten Heldengedenktage, was heute Volkstrauertag ist, dass ich dann mitgenommen wurde zum Kriegerdenkmal im Dorf und dann sagen die für mich alten Männer, die waren vielleicht um die 40 oder so, die sagen dann, ich hatte einen Kameraden und irgendwie hat mich das berührt und ich wollte es nicht. Irmtraut Kauschert, Trainerin aus Darmstadt, geboren 1949. Für sie war das Thema Krieg und Frieden seit ihrer Kindheit ein Thema und allgegenwärtig. Ich war froh, als irgendwie so nicht mehr über den Krieg geredet wurde in den 60er Jahren. Und dann habe ich als Jugendliche mit 13, 14 den Auschwitz-Prozess mitgekriegt. Und da ist für mich ein Stück weit eine Welt zusammengebrochen, weil bis dahin bin ich so groß geworden mit der Idee, es gibt böse und es gibt gute Menschen. Und dann so zu hören, dass die, die Tausende von Menschen umgebracht haben in den KZs, in Auschwitz, dass die als gute Familienväter beschrieben wurden, das passte für mich irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und es war nochmal so ein Anlass, mich da mehr mit zu beschäftigen. Und auch da habe ich, bis ich quasi mit der gewaltfreien Kommunikation in Berührung kam, Schuldgefühle gehabt, insbesondere jüdischen Menschen gegenüber. Und fand es irgendwie erstaunlich, dass Marshall Rosenberg als Jude hier nach Deutschland kommt und hier Kurse gibt. Das hat mich so geöffnet und mir Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung deutlich gemacht. Mit Schuld bin ich in der Vergangenheit und das kann ich nicht ändern. Und wenn ich Verantwortung übernehme, heißt das, dass ich das heute tue und heute kann ich was tun und was ändern. Und es war für mich wie eine Erlösung zu sehen, ja, ich kann heute wirklich was tun. Marshall Rosenberg sagt, es gibt keine Schuld, sondern nur unerfüllte Bedürfnisse. Das ist eine radikal andere als die in der Gesellschaft übliche Sicht. Sie befreit von Enge und gibt den Weg frei zum Handeln. Sie verlangt, die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und auch Gedanken zu übernehmen. Das ist oft nicht einfach. Es scheint oft viel leichter, sich selbst oder andere schuldig zu sprechen. In dem Sinne erklärt sich Irmtraut Kauschert auch, warum sich gerade in Deutschland so viele Menschen mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Und es ist schon meine Idee auch gewesen, dass Menschen irgendwie nach Wegen gesucht haben, mit dieser Situation umzugehen, wo wir mit unseren Eltern nicht offen sprechen konnten, mit unseren Lehrern nicht offen sprechen konnten. Also diese ganze Generation irgendwie stumm war. Und wir aber gespürt haben, da ist irgendwas. Und für mich war es auch irgendwie so, ich hatte lange die Einstellung, geschieht denen recht. Sie hätten ja keinen Krieg anfangen brauchen. Und das hat sich für mich gelöst vor 2-3 Jahren, als ich in Israel zu einem Training war. Eine junge israelische Frau zu mir gesagt hat, nachdem sie Palästinenser gehört hat, wie die leben, was ist denn mein Schmerz gegen deren Schmerz? Und wo ich so GfK-mäßig vernünftig gesagt habe, es gibt keinen Unterschied zwischen Schmerz. Jeder hat seinen eigenen Schmerz und wir können den nicht vergleichen. Und dann kam mir so die Idee, das ist eigentlich dasselbe, was ich mache, ja, zu sagen, der Schmerz der Deutschen, die Bombardierung, Flucht erlebt haben, der darf nicht zählen gegen den Schmerz der Holocaust-Überlebenden. Und es war für mich nochmal so ein richtiges Aha-Erlebnis, wirklich auch deutschen Menschen zuzugestehen, ja, die haben auch ein Recht auf diesen Schmerz, der ist da. Man kann nicht vergleichen und gleichzeitig heißt das nicht, dass ich den anderen Schmerz relativiere. Und ich vermute, dass vielen Menschen das hier so geht und dass ich deswegen auch wirklich so Gruppierungen wie Pegida etablieren konnten, weil der Schmerz von Deutschen, die eben auch gelitten haben, nicht gewertschätzt wurde oder sein konnte und die auch deswegen immer noch leiden, ja. Die Seele zittert vor Leere. Wir wollen alle geliebt werden. Werden wir nicht geliebt, wollen wir bewundert werden. Werden wir nicht bewundert, wollen wir gefürchtet werden. Werden wir nicht gefürchtet, wollen wir gehasst und missachtet werden. Wir wollen ein Gefühl in unseren Mitmenschen auslösen, ganz gleich, um welches es sich dabei auch handeln mag. Die Seele zittert vor Leere und sucht Kontakt um jeden Preis. Hjalmar Söderberg, schwedischer Schriftsteller. Und ich glaube, so ein Stück weit geht es jetzt auch mit den Menschen, die aus der DDR dann gekommen sind, dass deren Schmerz auch nicht wirklich so richtig Raum hat bislang, weil wir haben die quasi eingemeindet. Ja? Es war ja mal so die Idee, dass wir gemeinsam eine neue Verfassung erarbeiten und das ist alles irgendwie unter den Tisch gefallen, sondern die westdeutsche Verfassung gilt und die haben sich in das westdeutsche Wirtschaftssystem einzugliedern. Wir sind da in Anführungszeichen halt als die Besserwessis hingegangen und ich kann mir nur vorstellen, wie schmerzlich das ist für Menschen, die jahrzehntelang eingesperrt waren und jetzt auch irgendwie am Leben teilhaben wollten. Und da kommen welche und sagen, was ihr da gemacht habt, das war alles Mist und jetzt macht man das so, wie wir das machen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir das anerkennen, dass wir da nicht gewaltfrei, willkommen heißend umgegangen sind und immer noch nicht tun. Ja. Was aus meiner Sicht total versäumt wurde, weil es auch nicht wirklich verbreitet ist als Teil unserer Kultur, ist eine Trauerarbeit. Also es sind ja auch Dinge verloren gegangen. Es sind ja Werte verloren gegangen. Es ist eine bestimmte Art des Miteinander verloren gegangen. Annette Zupke, Trainerin aus Berlin. Sie wurde in der DDR geboren. Als die Mauer fiel, war sie 16 Jahre, begann sich politisch zu engagieren und war voller Hoffnung, jetzt könne sie die Gesellschaft mitgestalten. Die Wiedervereinigung war für sie eine Enttäuschung und machte sie wütend. Wiederum sah sie sich mit engen Handlungsräumen konfrontiert. Gleichzeitig lernte sie Werkzeuge kennen, sich selbst nicht ohnmächtig zu fühlen, sondern sich in die Gesellschaft verantwortlich einzubringen. Annette Zupke hilft, mehr Mitmenschlichkeit zu leben. In dem Sinne begleitet sie auch Gemeinschaften darin, Konflikte zu nutzen, um hinter aller Auseinandersetzung das Verbindende zu finden, in den Mittelpunkt zu rücken und dadurch neue Wege für das Weitergehen zu entdecken. Beispielsweise arbeitet sie mit einer Gruppe von Menschen, die am Stadtrand von Berlin leben und sich über die Art der Tierhaltung und des Schlachtens stritten. Und im ersten Kreis war schon noch sehr viel spürbar von dem, also im ersten Treffen von dieser Verhärtung und ich gehe jetzt für meine Position und ich muss mich da stark machen. Und beim zweiten Treffen war das schon aufgeweicht und gipfelte darin, dass irgendwann einer aus dem einen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Lager, völlig verblüfft sagte, wow, ich glaube, wir haben ein Dilemma. Wenn ich das kriege, was ich möchte, dann bist du unzufrieden und unglücklich. Und wenn du das kriegst, was du möchtest, dann geht es mir nicht gut. Wow, was machen wir denn da? Und ich fand das einen Riesenschritt von dieser Eskalation, verhärtet wie so ein Frontenkrieg im Prinzip, hin zu einem, oh wow, was machen wir denn da? Und dann habe ich anschließend gehört, da war ich dann schon nicht mehr dabei, das hat die Gemeinschaft dann alleine übernommen. Das ist auch die Idee von Restorative Circles, Gemeinschaften eher zu bestärken, sich eben hinzusetzen mit dem Wunsch, einander zu verstehen und in Verbindung zu kommen. Und dann haben zwei der Vertreter dieser unterschiedlichen Strömungen am Ende für sich einen Weg gefunden, wie die zusammen sogar in die Tierzucht gegangen sind. Und das fand ich schon phänomenal. Und in eine Kooperation, was davor unmöglich war. Es war nicht denkbar, weil sie haben ja sich nicht mal mehr begrüßt. Ja? Und nach zwei Treffen, jedes Treffen hat, glaube ich, so knapp 2 Stunden gedauert, an den Punkt zu kommen, wo genau die beiden, wo der Konflikt sich am deutlichsten zeigte und die größte Verhärtung hatte, genau die beiden entscheiden, einen Weg zu finden, wie sie kooperieren und Sachen ausprobieren. Das finde ich unglaublich. Annette Zupke moderierte das Gespräch der Gemeinschaft mit einem Dialogprozess, der sich Restorative Justice nennt. Alle Betroffenen sitzen zusammen im Kreis. Zu Beginn des Gespräches teilen die im Konflikt einbezogenen Personen mit, von wem sie besonders gehört werden wollen. Oft Menschen, von denen sie den Eindruck haben, dass nicht ankommt, was ihnen wichtig ist. Das Zaubermittel ist zum einen, dass ganz häufig durch die Reflexion dessen, was angekommen ist, klar wird, ist gar nicht das, was ich gesagt habe. Und statt, was im Alltag ja oft passiert, dass wir dann noch ärgerlicher werden, weil, ach, wie muss ich es dann noch anfangen, dass mein Gegenüber mich versteht, ist hier ganz klar, dann fängt man halt neu an und versucht es nochmal mit anderen Worten. Und es wird so lange wiedergegeben, bis die Person, die gesprochen hat, sagt, ja genau, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Und diese Möglichkeit hat jeder im Kreis und es kann dann aufeinander Bezug genommen werden. Und was da häufig passiert ist, dass aufgedeckt wird, wie viele Missverständnisse es gibt und wie wenig man eigentlich rund um diese sehr stark eingenommene Position man voneinander weiß. Und da entsteht einfach ein Raum des Vertrauens und der Neugier, das habe ich immer wieder gesehen in den Kreisen, die ich begleitet habe, wo Menschen auch mehr von sich teilen, als sie sonst zeigen würden. Und genau dieses mehr von sich teilen und mitteilen trägt oft dazu bei, dass eine Entspannung in diesem Gemeinschaftsraum entstehen kann. So befördert und bereichert die gewaltfreie Kommunikation die Begegnung und den Dialog zwischen Menschen in unserer Zeit. Sie sorgt für eine größere Offenheit, die Position eines Gegenübers zu hören, auch wenn man anderer Meinung ist. Dazu gehört auch das Bemühen, die Beweggründe des anderen zu verstehen, ohne damit einverstanden zu sein. Die Gespräche verlaufen plötzlich entspannter, weil man nicht um den eigenen Platz kämpfen muss oder Angst haben muss, nicht mehr wahrgenommen zu werden. Jeder Satz, jede Tat hat eine Wirkung, auf einen selbst wie auf das Umfeld. Annette Zubke. Wie Gemeinschaft gehen kann, die eben den Werten verschrieben ist des Miteinanders auf Augenhöhe und die immer wieder schaut, dass sie Lösungen findet für Schwierigkeiten, die ganz normal auftauchen. Also sobald mehr als zwei Menschen zusammenkommen, selbst bei zwei Menschen entstehen Konflikte. Das ist einfach Teil unserer menschlichen Erfahrung. Aber wie können wir als Gemeinschaft lernen, mit den Konflikten so umzugehen, dass wir in ihnen eine Lernchance sehen oder einen Moment, wo wir Informationen erhalten, an der Art, wie wir gerade zusammenleben, ist was nicht in Ordnung für alle von uns und uns dann die Zeit und den Raum nehmen zu ergründen, wo braucht es denn eine Feinstellung, damit wir uns alle wieder wohlfühlen. Dann lernt man auch ohne Lehrer da klarzukommen und halt ohne Gewalt das. Wir schauen, was eigentlich der andere da, was der andere da gefühlt hat und was er so bedrückend fand. Dass man halt sich klar machen kann, was man will, ohne richtig zu schreien und loszubrüllen. Also dass man das halt so machen kann, dass man sich gut versteht. In der zweiten Stunde der langen Nacht der gewaltfreien Kommunikation schauen wir auf wichtige Anwendungsfelder der gewaltfreien Kommunikation in der Gesellschaft, vor allem auf Schule und Wirtschaft. Es kommen Trainerinnen und Trainer zu Wort, die in Schulen helfen, die Beziehungen zwischen Lehrerinnen, Lehrern und Schülern zu klären und die auch in Unternehmen oder Gemeinschaften arbeiten, um die Kommunikation zu verbessern und Konflikte zu lösen. Was heißt Gewaltfreiheit und was verändert sie in der Beziehungsgestaltung in unserer Gesellschaft heute? Zuerst äußern sich dazu die Kinder. Man fühlt sich halt in den anderen rein und dann sagt man meistens zu sich im Inneren Stopp und sagt, ich komme gleich wieder und klär den Streit auch, damit der andere weiß, der kommt wieder und nicht denkt, der haut jetzt ab. Dann muss man auch sagen zu sich, was hab ich gemacht und nicht nur, was hat er gemacht. Und dann auch mal denken, was man selber für Fehler gemacht hat und die dann dafür sich irgendwie entschuldigen und das mit dem nicht mehr zu machen und halt hoffentlich gar keine Gewalt mehr einzusetzen. Die Kinder berichten über das soziale Lernen in der Reinhardswald-Grundschule in Berlin-Kreuzberg mit der Lehrerin und Trainerin Adelheid Sieglin. Ja, aber ich will jetzt wissen, warum du es gemacht hast. Das ist wirklich blöd. Es tut mir leid, ich konnte nur 8 Kinder einladen. Und da blieb mir halt nichts anderes übrig. Lilly ist nicht gekommen, dann hättest du mich wirklich einladen können. Ja, ich habe Lilly die Einladung geschrieben und einen Tag vorher wurde das erst klar. Stopp mal, ich brauche mal ganz kurz meine Ruhe. Ich komme gleich wieder. Nee. Kannst du mich jetzt meine Ruhe lassen? Im Rollenspiel üben die Kinder, was sie im Alltag schnell entzweit. Die verpatzte Geburtstagseinladung, der verschwundene Ball, eine Hänselei in der Pause. Einmal in der Woche im Fach Soziales Lernen bekommen die Kinder Gelegenheit, solche Situationen zu analysieren. Wie fühlen sich die am Konflikt Beteiligten? Wie soll die Sache weitergehen? Statt schnell zu sagen, du bist nicht mehr mein Freund, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, lernen sie hier eine Pause zwischen Auslöser und Reaktion zu setzen. Wir selber setzen uns ja so selten Stopp. Und wenn ich aus so einer Stunde rausgehe wie eben, dann überlege ich gleich auch, wie gehe ich damit Stopp um. Ich setze oft den anderen Menschen Stopp. Ich setze mir keinen Stopp. Ich kann nicht von den anderen Menschen erwarten, dass sie stoppen, wenn ich das will. Das Allerwichtigste ist, dass ich mir Stopp setze. Die Lehrerin Andrea Schwabe schwört auf den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Dadurch agiert sie souveräner, wacher, auch wenn sie längst nicht immer gewaltfrei kommuniziert. Natürlich kommt sie auch in bestimmten Situationen an ihre Grenze, wird ärgerlich und laut. Dennoch ändert sich durch diese erweiterten sozialen Fähigkeiten das Lernen. Sicher ändert es das Lernen. Für mich ist Lernen in der Schule Atmosphäre schaffen. Die Kinder kommen alle in die Schule und wollen alle lernen. Und je mehr ich es schaffe, eine Lernatmosphäre zu ermöglichen, mit den Kindern zu gestalten, umso mehr ist die Intensität des Unterrichts. Das kann ich ja nächstes Mal einladen. Ja, das verspreche ich dir. Was können Sie im Moment sagen? Nicht ein andermal, sondern was ist im Moment? Wir können jetzt zusammen den Geburtstag nachfeiern. Hm. Weil ich hätte dich auch wirklich gerne eingeladen. Weil das würden wir zu viele Kinder werden. Moment mal kurz. Marlene, was ist jetzt das Wichtigste, was sie von denen gesagt hat? Nachfeiern oder dass sie gesagt hat, dass sie sich eigentlich sehr gerne eingeladen hätte? Oder dass du das nächstes Jahr zum Geburtstag kommen kannst? Von den drei, was ist für dich das, wo dein Herz am meisten warm macht? Dass sie mich eigentlich doch einladen. Dass sie dich eigentlich doch einladen wollte. Ja? Geht euch das ähnlich? Ja. Ihr braucht keine Versprechungen für die Zukunft. Ihr möchtet hören, wie wichtig ihr dem anderen seid. Das hilft sehr. Bevor ich es gelernt habe, hatte ich fast mit der ganzen Klasse Streit und die anderen auch mit sehr vielen Kindern, weil wir das nicht gelernt haben. Wir haben geschimpft und gekämpft und so, aber weil wir jetzt das immer gelernt haben durch und durch, machen wir das nicht mehr, sondern sind ganz ruhig und klären das so. Noch wird hierzulande Lernen oft vor allem als kognitiver Wissensgewinn verstanden. Das soziale Lernen wird unterschätzt. Dass auf diese Weise wichtige Bedürfnisse der Kinder nicht berücksichtigt werden, können die Lehrer und Lehrerinnen an verschiedenen Widerständen im Alltag erleben. Ein Widerstand sagt immer, hier läuft etwas in einer Weise, mit der ich nicht klarkomme. Statt an dieser Stelle neugierig nachzufragen, ziehen Lehrerinnen und Lehrer oft schnell ihre Schlussfolgerungen. Ach, die wollen doch gar nicht lernen. Die hängen ja nur an ihren Handys herum. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Und von den Eltern? Die kümmern sich gar nicht um ihre Kinder und schieben die ganze Verantwortung an die Schule ab. Hinter all diesen Urteilen steckt halt eben letztendlich die Not der Lehrer, die vielleicht noch von der Schule, wie sie vor einigen Jahren war, irgendwo träumen. Sozusagen, damals habe ich das noch bewältigen können, was es an Ansprüchen gab. Jetzt kann ich nicht mehr bewältigen und anstatt zu sehen, ja, es braucht halt einfach eine Veränderung in meiner Einstellung. Entweder, dass ich bestimmte Ansprüche einfach zu verändern habe, andere Schwerpunkte setze oder den ich einfach klar kriege, ja, ich brauche einfach andere Formen, wie es heute auch eben klappen kann. Und wenn ich mich auf diese Veränderung einstellen kann, werde ich nicht mehr solche Urteile reinfallen. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, mich so zu verändern, dann ist quasi der einzige Ausweg, immer mehr Urteile anzuhäufen, weil dann kann ich wenigstens meinen Selbstwert erhalten. Dann bin ich okay und die Schüler sind falsch oder die Eltern sind falsch. Und manchmal sind es auch die Kolleginnen und Kollegen der Schule, die falsch sind. Und ich bin dann noch in Ordnung, als halt noch ein Versuch, ein bisschen Selbstwert zu erhalten unter schwierigen Bedingungen, weil man ja doch tagtäglich merkt, dass man halt eben an seinen Aufgaben irgendwo scheitert und unzufrieden ist. Jochen Hiester ist Sozialpädagoge von Beruf und Trainer aus Koblenz. Für ihn ist die gewaltfreie Kommunikation vor allem ein Mittel, Lehrerinnen und Lehrer darin zu unterstützen, ihre eigene Rolle und die verschiedenen Beziehungen in ihrem Berufsalltag zu klären und dadurch mehr Freude, sich selbstbestimmt zu erleben. Schule hat sich sehr stark verändert und die Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer sind enorm gestiegen, was halt vielfach letztendlich politische Entscheidungen sind. Also leider ist Inklusion in vielen, vielen Fällen einfach zuerst mal ein Sparprogramm. Die Mittel, die man einspart, wird aber nicht direkt wieder in die Schüler reingesteckt. Und die Lehrerinnen und Lehrer sind vielfach überfordert, mit diesen Anforderungen umzugehen, weil ihnen noch nie jemand gesagt hat, wie kann man das wirklich wuppen an der Stelle. Also es gibt eigentlich einen immensen Fortbildungsbedarf, aber anscheinend noch viel zu wenige Angebote, die halt wirklich praktikabel sind an der Stelle. Und da wäre jetzt mein Ansatz in erster Linie, dass Lehrerinnen und Lehrern lernen, unter diesen veränderten Bedingungen einfühlsam mit sich selbst umzugehen. Wenn ich meine alten Ansprüche habe, unter veränderten Bedingungen immer noch den alten Ansprüchen gerecht werden will, kann ich eigentlich nur scheitern. Und da brauchen vor allen Dingen Lehrer viel Einfühlsamkeit für sich selbst. Von wegen, ich bin auch dann okay, wenn ich heute nicht mehr alle mitbekomme. Zumindest solange ich noch nicht gelernt habe, wie das gehen kann. Eine Highschool-Lehrerin erzählt in Marshall Rosenbergs Buch Erziehung, die das Leben bereichert. Als ich den GfK-Trainer das erste Mal erklären hörte, Menschen würden im Grunde nie etwas anderes sagen als Bitte oder Danke, lachte ich unwillkürlich lautlos. Es schien mir unvorstellbar, dass alle Äußerungen meiner Schüler nichts als Bitte oder Danke bedeuten sollten. Doch wahrscheinlich war ich zu jener Zeit so verzweifelt, dass ich mich bemühte, ihre Äußerungen in diesem Sinne zu verstehen. Denn schon bald merkte ich, dass ich die Mitteilungen der Schüler anders als bisher sah. Ich hörte aus ihren Forderungen und Wutausbrüchen »Bitte höre mir zu« oder »Bitte hilf mir« heraus, weil ich gelernt habe, auf diese neue Art zu hören und meinen Schülerinnen gegenüber meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken, hat sich der Ton in meiner Klasse stark verändert. Die vorherige Anspannung ist einer größeren Offenheit und einer Atmosphäre des Vertrauens gewichen. Alleine schon, wenn Lehrerinnen und Lehrer sich gegenseitig Verständnis geben können, wird die Atmosphäre ein Stück weit weicher, ein Stück weit menschlicher. Und nicht so sehr dieses, ich reiß mich zusammen und das muss halt so sein. Und dann ist halt eben eher so eine Härte im Umgang miteinander. Und allein dieses mehr an Weichheit miteinander ist schon ein großer Gewinn. Und das kann schon bei einer einzigen Fortbildung zumindest erlebbar werden, dass wirklich so ein Aufatmen stattfindet, dass die Leute schon fast die Tränen in die Augen haben, wenn sie mal erleben, wie die Atmosphäre von so einer Härte, die oft halt einfach so herrscht, weil alle Leute irgendwie denken, ja, ich muss mich halt zusammenreißen und man darf hier nicht ständig immer nur jammern, auf einmal das Verständnis dafür da ist, dass sie ja über einen bestimmten Aspekt in ihrem Schulsystem gerade am Leiden sind. Es ist natürlich offen, wie lange dann halt diese Atmosphäre anhält oder ob das wieder verpufft und nach 2-3 Wochen schon wieder weg ist. Aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich mit meinen Fortbildungen sehr, sehr verfolge. Wie kann halt eben dieses Weiche, dieses mehr Mitfühlende miteinander halt eben mal Einzug halten, dass sie zumindest mal eine Idee bekommen, dass sie mal neugierig werden. Hier, wir sind vielleicht dieses hart miteinander umgehen gewohnt, aber das andere würde vielleicht uns besser tun. Die Gewalt von Erich Fried. Die Gewalt fängt nicht an, wenn einer einen erwürgt. Sie fängt an, wenn einer sagt, ich liebe dich, du gehörst mir. Die Gewalt fängt nicht an, wenn Kranke getötet werden. Sie fängt an, wenn einer sagt, du bist krank, du musst tun, was ich sage. Die Gewalt fängt an, wenn Eltern ihre folgsamen Kinder beherrschen und wenn Päpste und Lehrer und Eltern Selbstbeherrschung verlangen. Die Gewalt herrscht dort, wo der Staat sagt, Um die Gewalt zu bekämpfen, darf es keine Gewalt mehr geben außer meiner Gewalt. Die Gewalt herrscht, wo irgendwer oder irgendetwas zu hoch ist oder zu heilig, um noch kritisiert zu werden. Oder wo die Kritik nichts tun darf, sondern nur reden, und die Heiligen und die Hohen mehr tun dürfen als reden. Die Gewalt herrscht dort, wo es heißt, du darfst Gewalt anwenden. Aber auch dort, wo es heißt, du darfst keine Gewalt anwenden. Die Gewalt herrscht dort, wo sie ihre Gegner einsperrt und sie verleumdet als Anstifter zur Gewalt. Das Grundgesetz der Gewalt lautet, Recht ist, was wir tun und was die anderen tun, das ist Gewalt. Die Gewalt kann man vielleicht nie mit Gewalt überwinden, aber auch nicht immer ohne Gewalt. Die Grundbedeutung von Gewaltfreiheit ist Festhalten an der Wahrheit, Kraft der Wahrheit. Ich habe sie auch Liebes- oder Seelenkraft genannt. Mahatma Gandhi, der indische Rechtsanwalt, Widerstandskämpfer, Revolutionär, lebte von 1869 bis 1948. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte er dieses Prinzip von Satyagraha, der Gewaltlosigkeit. Nicht als eine Waffe der Schwachen, sondern eine Waffe der geistigen Stärke. Bei der Anwendung von Gewaltfreiheit entdeckte ich schon sehr früh, dass die Wahrheitssuche es nicht erlaubt, dem Gegner Gewalt anzutun. Er muss vielmehr durch Geduld und Mitgefühl von seinem Irrtum abgebracht werden. Was aber dem einen als Wahrheit erscheint, mag dem anderen als Irrtum erscheinen. Geduld aber bedeutet Selbstleiden. Von da an bedeutete die Lehre von der Gewaltfreiheit, dass man die Wahrheit verteidigt, indem man nicht dem Gegner, sondern sich selbst Leiden zufügt. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr weiter Begriff, wo mir klar ist, ja, es findet eigentlich überall und ständig Gewalt statt. Und die Idee, dass ich gewaltfrei komplett leben könnte, ist ja erstmal eine Sache, kann ich eigentlich gar nicht schaffen. Deswegen ist für mich die Gewaltfreiheit eher ein Ideal, was ich erreichen möchte oder woran ich mich orientieren möchte. So wie bei der Seefahrt, dass man sich an den Sternen früher orientiert hat. Nie mit der Idee, dass wir die Sterne erreichen werden, aber zur Orientierung sind sie dennoch sinnvoll. Jochen Hiester fragt die Lehrerinnen und Lehrer in seinen Kursen, wie müsste Schule sein, damit sie sich an ihr wirklich wohlfühlen? Was von dem, was ihnen in ihrem Alltag heute begegnet, gibt ihnen Kraft, macht ihnen Freude, inspiriert sie? Wovon wollen sie mehr? Und was nimmt ihnen Kraft und wollen sie ändern? Sich darauf einzulassen, ist ein Schritt zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Und auch für viele Pädagogen, die Vorbild für die nächste Generation sein wollen und sollen, noch immer Neuland. Wird mein Leben jetzt noch anstrengender? Muss ich mich um noch mehr Dinge kümmern? Das sind erste Vorbehalte von Menschen, die neu mit der gewaltfreien Kommunikation in Kontakt kommen. Nicht nur von Lehrerinnen und Lehrern. Auch Martin Althaus kennt diese Befürchtung von den Führungskräften, mit denen er arbeitet. Sollen wir jetzt ständig auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Mitarbeiter achten und uns für sie sorgen? Mit diesen Führungskräften arbeiten wir sehr stark daran, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken. Das ist ihr größter Vorbehalt und ihre größte Sorge, weil sie erleben, dass alle was von ihnen wollen, dass sie für alles und für die Zahlen und für die Zukunft der Firma verantwortlich gemacht werden und dass sie kaum noch ausdrücken können, sei denn vielleicht über Druck und Gewalt, was sie selber brauchen. Für diese Führungskräfte ist es ein augenöffnendes Erlebnis, eine Sprache zu lernen, wo sie sehr kraftvoll ausdrücken können, was sie selber brauchen und wozu sie es brauchen. Martin Althaus ist 54 Jahre alt, Unternehmensberater und in Heppenheim nahe Frankfurt zu Hause. Seit vielen Jahren berät er Konzerne zu den Themen Strategie, Führung und Organisationsentwicklung. Mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigte er sich zunächst privat. Dann kam er eines Tages als Berater in ein großes Versicherungsunternehmen. Dort hörte er sich einen Tag lang an, wie die Mitarbeiter aus dem Vertrieb über die Produktentwickler schimpften. Und ausgestattet mit dieser Information bin ich zu den Leuten gegangen, die Produkte entwickelt haben. Und sie haben über die Leute geschimpft, die für den Vertrieb zuständig waren. Am Abend ging es mir so schlecht, dass ich mir gedacht habe, das hältst du nicht noch eine ganze Woche durch. Dann habe ich mich an Marshalls Idee erinnert, Aussagen zu übersetzen. Und anstatt die Aussagen direkt aufzuschreiben, habe ich mir bei jeder Aussage überlegt, was ist das Bedürfnis dahinter und wie geht's dem gerade. Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, war sich sicher, alles, was Menschen tun, tun sie, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Auch wenn Mitarbeiter über Kollegen herziehen oder sogar Dinge tun, die den wirtschaftlichen Gesamterfolg des Unternehmens gefährden, bringen sie indirekt und doch zugleich sehr deutlich zum Ausdruck, was ihnen wichtig ist. Das war die Überzeugungsarbeit, die Martin Althaus leistete. Unsere Entwicklungsingenieure ruhen sich doch seit Jahren auf früheren Lorbeeren aus. Die haben die neuen Trends total verschlafen. Sind Sie unzufrieden und wütend? Wünschen Sie sich mehr Leidenschaft und Innovation? Brauchen Sie die Sicherheit, dass in diesem Unternehmen weiterhin Spitzentechnologie entwickelt wird? Ja, genau. Das Problem ist doch unser Vertrieb. Die sind einfach satt und träge geworden. Was die brauchen, ist jemand, der ihnen endlich mal wieder ordentlich Druck macht. Sind Sie alarmiert? Brauchen Sie einen Vertrieb, der sich genauso stark ins Zeug legt, wie Ihre Abteilung dies tut? Möchten Sie sicher sein können, dass Ihre neuen Produktideen die Kunden auch wirklich erreichen? Eben, genau so. Ein paar Tage später habe ich mich mit den beiden Vorständen getroffen, die für diese Einheiten zuständig waren. Und die waren sichtbar angespannt und haben mich dann gleich zwischen sich gezogen und an den Tisch zwischen die beiden gesetzt und haben mich dann gebeten zu erzählen, was ich denn in ihren Einheiten über die jeweils andere Einheit gehört habe. Dann habe ich ihnen meine Übersetzung vorgelegt und habe dem einen Vorstand gesagt, ja, der andere Vorstandsbereich, der ist sauer, ist unzufrieden, weil sie dies brauchen und sie brauchen jenes und das ist ihnen sehr wichtig. Und der Vorstand konnte das hören. Und der andere Vorstand war sehr erstaunt, dass die Sprache viel weniger aggressiv war, als er es befürchtet hatte. Und dann konnte ich auch ihm sagen, wie seine Einheit gesehen wurde, beziehungsweise wie es der anderen Einheit ging, welche Bedürfnisse die hatten und zu welchen Gefühlen es geführt hat, dass diese Bedürfnisse nicht immer befriedigt waren. Und plötzlich konnten die beiden Vorstände miteinander sprechen. Sie konnten hören, was die jeweils andere Seite brauchte. Und sie waren sehr aufgeschlossen, der anderen Seite zu helfen, ihre Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Am Ende dieses Gespräches meinte dann der eine noch, das ist sehr seltsam, die sprechen mit Ihnen ganz anders als mit mir. Und dann habe ich Ihnen gesagt, ja, das ist eine Übersetzung. Das Original wollen Sie gar nicht sehen. Damit waren Sie zufrieden und sind in eine völlig neue Kultur des Miteinandersprechens gekommen. Und wir konnten das dann nutzen und haben eigentlich mit den Abteilungen auch so gearbeitet. Die Zeitschrift Manager-Seminar fragte Business-Trainerinnen und Trainer, welche Methoden sie in Seminaren nutzen, um Unternehmen in den Themen Führung, Konfliktmanagement und interkulturelle Zusammenarbeit zu schulen. Jeder siebte Coach gab in dieser Umfrage an, neben anderen Kommunikationsmethoden vor allem auf die gewaltfreie Kommunikation zu bauen. Diese Zeitschrift bezeichnet deshalb die gewaltfreie Kommunikation als einen der meistgenutzten axiomatischen Trainingsansätze. Einen Trainingsansatz, der unbedingt dazugehöre und zweifelsfrei hilfreich sei. Das sieht auch Martin Althaus so, auch wenn er seine Methode nur kurz effektive Kommunikation nennt. Marshall Rosenberg selbst kannte aus Trainings in Wirtschaftsunternehmen den Einspruch seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer, niemals könnten sie an ihrem Arbeitsplatz von Gefühlen und Bedürfnissen reden. Sie würden nicht ernst genommen werden. Mir ist klar, dass in Wirtschaftsunternehmen eigene Gesetze herrschen und ein anderer Geist weht als in anderen Zusammenhängen. Wenn ich in wirtschaftlichen Organisationen arbeite, dann spreche ich deshalb nicht über Bedürfnisse und gewaltfreie Kommunikation, sondern über Macht. Ich diskutiere, wie man die eigene Macht und damit die wirtschaftliche Produktion oder Dienstleistung oder was es auch immer ist, so steigern kann, dass man später nicht dafür bezahlen muss. In diesem Sinne erlebt auch Martin Althaus, dass er mit seinem Vorgehen den Mitarbeitern in den Unternehmen hilft, ein neues, weiteres Bild der Situation zu gewinnen. Das gelingt ihm vor allem, weil er einen anderen Fokus setzt. Als Berater würde man zunächst einmal fragen, wie sind die Zahlen, wie sind die Erfolge, wie ist die Entwicklung? Und dann würde man fragen, warum sind sie nicht so gut, wie sie sein sollten? Und dann fängt der Befragte an, entweder sich zu verteidigen oder darauf hinzuweisen, dass andere Abteilungen dies nicht liefern, das nicht gut genug ist und so weiter. Mit dem GfK-Ansatz, da würden wir eben fragen, wie geht es Ihnen, wenn Sie sich diese Erfolgsentwicklung anschauen oder wenn Sie bestimmte Dinge nicht bekommen, was machen Sie dann? Und wenn der Gesprächspartner dann seinen Ärger zeigt über bestimmte Dinge, dann versuchen wir ihm zu helfen, zu verstehen, dass der Ärger nicht damit zusammenhängt, dass die andere Abteilung bestimmte Dinge nicht liefert, sondern damit, dass er einen bestimmten guten Job machen möchte, dass ihm Zuverlässigkeit wichtig ist, dass er Wachstum haben möchte, dass er mit seiner Abteilung neue Dinge ausprobieren möchte. Dadurch lenkt sich schon im Gespräch sein Ärger weg von anderen Teilnehmern hin zu Dingen, wo er entdeckt, ah, das ist uns wichtig, dafür stehen wir, das sind die Dinge, die uns ausmachen. Der Unternehmensberater Martin Althaus arbeitet vor allem in großen Firmen und Konzernen. Was er bei ihnen erlebt, trifft auch auf andere Unternehmen und in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft zu. Führung gelingt immer seltener bottom-up. Dass in den Chefetagen oben gewusst wird, was auch auf den Handlungsebenen unten richtig sein und getan werden sollte. Diese Art von Organisation des Zusammenwirkens half zum Beginn der Industrialisierung, einen enormen Fortschritt zu erzielen. Beim erreichten Grad der Vernetzung und Arbeitsteilung auch weltweit ist sie allerdings immer weniger effektiv und erfolgversprechend. Statt einer strengen Linienorganisation ist es notwendig, das Wissen und die Erfahrungen vieler Menschen mit unterschiedlichster Expertise einzubeziehen. Erst langsam beginnen die Unternehmen in diesem Sinne, ihr bisheriges Herangehen zu überdenken. Sie sprechen noch die alte Sprache miteinander und es geht eigentlich darum, wer hat Recht, wer setzt sich durch, wer bekommt seine Ideen durchgesetzt. Schafft es der Vertrieb, sich gegenüber der Entwicklungsabteilung durchzusetzen oder gelingt es der Entwicklungsabteilung, ihr Steckenpferd eines neuen Produktes auch gegen vertriebliche Einsichten durchzusetzen? Mit der GfK schaffen wir es, den Blick von ich will, dass du dies und jenes machst, umzulenken auf ich brauche das und auch die andere Seite lernt, darüber zu sprechen, und ich brauche das. Und wir bringen sie auf eine Bedürfnisebene, wo sie einander grundsätzlich verstehen können. Und das eröffnet ihnen die Möglichkeit, wirklich das Optimum im Sinne der Firma zu finden. Also der eine sagt, du, wir müssen hier das und das noch mit reinbringen, was vielleicht für den anderen oder die Produkte, die der andere vertritt, eher schwierig ist, dann muss der andere das Vertrauen haben, dass der eine ihn nicht über den Tisch zieht, sondern dass das wirklich das beste Angebotsbündel ist im Interesse der Firma. Und dieses Vertrauen, diese Fähigkeit, davon auszugehen, dass der andere eine gute Idee hat, im Sinne der Firma. Das ist etwas, was diese Firma erst erwerben muss. Es war bei dem alten Geschäftsmodell nicht notwendig, bei dem neuen ist es allerdings notwendig. Mehr als je zuvor geht es also auch in Unternehmen um sozial-emotionale Fähigkeiten. Die Bereitschaft, sich in den anderen hineinzuversetzen, seine Perspektive zu übernehmen und gleichzeitig sich selbst sehr klar zu erkennen zu geben. Ich bin ärgerlich darüber, dass das neue Produkt das und das nicht kann. Sich so deutlich emotional zu zeigen, war bisher im Unternehmenskontext eher unüblich. Das erscheint ein großes Tabu zu sein. In unseren Gesprächen erleben wir gleichzeitig, dass dieses Tabu schon lange nicht mehr gilt. Gute Reden, ob von Obama oder anderen, sind voll von Aussagen. Ich bin stolz darauf oder ich bin unsicher oder ich mache mir Sorgen oder ich freue mich, ich begrüße. Und auch in Führungsreden von Führungskräften ist es sehr sinnvoll, Gefühle in dieser Art und Weise einzubringen. Und die Gespräche, die wir führen, wir sehen eine ganz geringe Scheu eigentlich davor, über Gefühle zu sprechen, solange es Gefühle sind, die in den Geschäftskontext hineinpassen. Natürlich gibt es dort Ärger, Frustration, Enttäuschung, Irritation, aber auch Freude, Leute sind hoffnungsvoll, sind zuversichtlich. All diese Gefühle lassen sich auch sprachlich in einen Geschäftskontext sehr gut einbetten. Über Gefühle im Berufsleben zu sprechen, ist oft mit einer Scheu und Unsicherheit verbunden. Viel zu sehr ist der Alltag geprägt von dem »Ich denke, also bin ich« des französischen Philosophen René Descartes, der damit die geistigen Fähigkeiten des Menschen unterstrich. Schnell heißt es, es sei unprofessionell, Gefühle zu zeigen. Deshalb werden noch heute Gefühle oft ausgeblendet und dadurch unter der Hand zum Gegenspieler und Verhinderer von Kontakt. Wie der unsichtbare Eisberg die Titanic zum Sinken brachte, sorgen dann unausgesprochene Verstimmungen in Teams für Gereiztheit, Nervosität, Lustlosigkeit, innere oder äußere Kündigungen, Widerstand und Blockadeverhalten. Wenn allerdings der Verstand Informationen zum Thema Gefühle bekommen hat, kann er zu einem Mitspieler werden. Ganz so wie Goethes Faust zu Wagner sagte: Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen. Wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt. Sie gehen sehr gerne in diese Sprache rein, wo sie auch ausdrücken dürfen. Ja, ich bin sauer, weil ich hier Unterstützung brauche. Oder ich bin irritiert, weil ich mir hier mehr Kreativität wünsche. Oder ich bin verzweifelt und ratlos, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich hier mehr Verlässlichkeit erzeugen kann. Effektive Kommunikation erfordert riesige Gedankensprünge. Allein wenn wir uns mal Bonussysteme oder die Idee anschauen, dass man Leute dafür bezahlen muss, etwas anders zu machen. Die Idee, dass Menschen etwas nur für Geld tun. Diese Idee zu verlassen und zu sagen, nein, Menschen tun etwas für Sinn, Menschen tun etwas, um Dinge weiterzubringen. Und anstatt mich auf andere Bonus- oder mehr Bonuszahlungen zu verlassen, verlasse ich mich darauf, dass ich Menschen an dieser Stelle ansprechen kann. Das ist ein immenses Risiko, wozu man viele Führungskräfte erstmal ermutigen muss. Eine Führungskraft hätte vielleicht früher gesagt, und du machst jetzt so viel Millionen Umsatz in deinem Land. Das ist eine wahrscheinlich gewalttätige Aussage, sonst bekommst du deinen Bonus nicht. Diese Führungskraft würde jetzt sagen, lieber Landeschef, ich habe mich gegenüber unseren Aktionären verpflichtet, diesen Gewinn abzuliefern. Und es ist mir sehr wichtig, das auch hinzubekommen. Und mir ist auch wichtig, dass unsere Länder in dem Maße, wie sie dazu in der Lage sind, zu diesem großen Ziel beitragen. Ich habe beobachtet, dass die wirtschaftliche Entwicklung in deinem Land dieses Jahr besonders gut verlaufen ist. Und deshalb möchte ich dich bitten, einen besonders großen Umsatzbeitrag zu liefern, damit wir alle gemeinsam dieses Versprechen gegenüber unseren Aktionären einhalten können. Das ist ein großer Unterschied, ob ich jemandem sage, du musst das machen, sonst bekommst du deinen Bonus nicht, oder ob ich einen Zusammenhang herstelle zu meinen eigenen Zielen, den Dingen, die mir selber wichtig sind, und den Beiträgen, den ich aus den einzelnen Ländern haben möchte. Sich selbst zu zeigen verlangt eine klare Haltung. So ist es für mich. Das ist mein Bild von der Situation. Gerade dieses sich selbst zu erkennen zu geben, das fällt vielen Menschen schwer. Sie befürchten, als schwach angesehen zu werden und scheuen sich, sich in dieser Weise auch verletzbar zu machen. Weil die meisten von uns, glaube ich, einfach recht viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, schon in der Kindheit, in den Augenblicken, wo wir was von uns zeigen und wahrscheinlich auch gerade Kinder, wenn man das mal so im Alltag beobachtet, mit welcher Intensität sie manchmal ihre Gefühle zeigen können. Wenn es dann heißt, brüll nicht so, warum zierst du dich so, was hast du da schon wieder angestellt, was hast du da für eine Angst? Das sind ja alles Momente, die so einen Schreck ins System fahren lassen, also wo häufig dieses sich unmaskiert zeigen, wenn es intensivere Gefühle sind, ja in der Umwelt, der durch die Erwachsenen präsentiert, häufig gar nicht so dieses Wohlwollen da ist, sondern es wird eher, kommen häufiger Signale, dass es störend ist. Und ich vermute, das ist ein wichtiger Teil dessen, weshalb viele von uns sich mittlerweile dann, je älter man wird, auch eher schützen und auch so ein bisschen panzern, statt mehr von dieser verletzlichen Natur zu zeigen. Annette Zupke ist 42 Jahre alt, lebt in Berlin und ist zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. In ihren Seminaren und Coachings unterstützt sie Menschen vor allem darin, ihre Konflikt- und Kommunikationskompetenz zu stärken. Sie ist davon überzeugt, da wo Menschen zusammenkommen, taucht früher oder später auch ein Konflikt auf. Deshalb sind Konflikte auch ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens und zunächst weder gut noch schlecht. Das ist eher die Art, wie Menschen mit den Konflikten umgehen. Schlicht und ergreifend ist einfach auch nie gelernt zu haben, weil vielleicht niemand da war, der gesagt hat, hey, komm, erzähl mir doch mal ein bisschen von dir. Oder wir sind ja auch manchmal im Alltag eher ungeschickt, wie wir die Fragen so stellen, dass unser Gegenüber ja, Ideen hat, ist es wirklich willkommen, was ich jetzt von mir mitteilen will, wie viel Zeit und Raum darf ich mir dann nehmen? Also es gibt ja auch viele innere Strukturen, die auch durch Erfahrung bestimmt wieder gesetzt sind, aber wahrscheinlich eben auch durch dieses einfach gar nicht wissen, wie ist denn das, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, wo ich einfach von mir alles so rausplaudern kann und andere daran teilhaben lasse. Wie viele Räume gibt es, wo man frei von sich erzählen darf? So geht es mir gerade. Das passiert Schönes in meinem Leben. Das ist gerade schwierig. Und es ein Gegenüber gibt oder mehrere Menschen, die einfach nur zuhören, mehr nicht. Bereits ab der ersten Klasse ist es für viele Schulen kaum vorstellbar, dass dort zu Gesprächskreisen, wie im Kindergarten mit dem Morgenkreis noch üblich, eingeladen wird, in dem alle, Kinder und Erwachsene, sagen können, so fühle ich mich. Das freut mich. Das hindert mich am Lernen. In der Schule heißt es schnell, für sowas haben wir keine Zeit. Doch genau dieser Mangel an Zeit verhindert, dass Lehrerinnen und Lehrer und Kinder wirklich miteinander in Kontakt kommen. Und das führt unentwegt zu Störungen im Unterricht. Jochen Hiester. Wir können uns den Luxus eigentlich gar nicht leisten, auf die Störungen nicht einzugehen. Also als ganz klare Gruppenregel, Störungen haben Vorrang. Das macht ja Sinn in der Form, wenn wir auf diese Störungen eingehen können, können wir danach effektiver arbeiten. Das heißt, wir können enorm viel Zeit sparen, wenn wir Wege finden, auf Störungen, die halt eben vorkommen, effektiv in kurzer Form einzugehen. Und klar, wenn ich noch absolut keine Übung darin habe, wie man auf solche Störungen eingeht, dann dauert das am Anfang lange. Und da kriegen Leute oft in die Krise, oh, heute habe ich ja kaum was von meinem Stoff geschafft. Und meine Annahme ist, wenn ich relativ viel Übung darin habe oder zumindest mich üben möchte, wie ich auf diese Störung eingehen kann, zum Beispiel indem ich Schülerinnen und Schülern Einfühlung gebe, wenn es halt zu einer Störung kommt, wird es mit der Zeit immer schneller gehen und die Unterrichtsstörungen werden weniger werden. Aber es ist nun mal ein Lernprozess. Und die Lehrerinnen hätten an der Stelle oft gerne einfach ein Rezept, von wegen welchen Satz muss ich sagen, und dann ist die Störung weg. Aber so einfach ist es nun mal nicht, weil es ist ein Suchprozess. Viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer Land auf Land ab begeben sich auf diesen Suchprozess nach einer guten Verbindung zueinander. Manche mit mehr, andere mit weniger Durchhaltevermögen. Sie erfahren, es ist möglich, Bedingungen für ein gutes Lernen zu schaffen. Ich selber bin ein ganz großer Fan davon, dass in Schulen ein Klassenrat auf Basis der GfK eingeführt wird. Dass man zum Beispiel eine Stunde im Stundenplan hat, der wirklich für diesen Klassenrat reserviert ist und die Leute einer Klasse sammeln nach und nach die Probleme, die im Laufe einer Woche auftauchen, schreiben sie zum Beispiel auf ein Stück Papier und das landet alles in der Klassenratskiste, so eine Art Briefkasten und zu Beginn dieser Klassenratsstunde wird dieser Briefkasten geöffnet, man schaut rein, fragt zuerst mal nach, ob die aufgeschriebenen Probleme noch aktuell sind und wenn ja, gibt es jetzt einen geeigneten Ort, wo alle gemeinsam lernen können, wie können wir dieses Problem, was dort aufgeschrieben ist, aus der Welt schaffen. Und da soll die ganze Klasse bitte schön einbezogen werden und nicht nur der Lehrer sich die Arbeit machen und überlegen, wie kann das gehen, sondern das sind wunderbare Beispiele, an denen alle üben können, wie können wir jetzt einen Konflikt, der zum Beispiel zwischen zwei Schülern besteht, aus der Welt schaffen. Beide werden nach und nach angehört und die ganze Klasse ist eingeladen, beide dabei zu unterstützen, dass sie möglichst gut gehört werden und auch alle sind eingeladen, am Ende eine Lösung zu entwickeln, die für alle Beteiligten passend sind. So verschieden Kinder sind, kommen Lehrerinnen und Lehrer ganz leicht an ihre Grenzen. Bildung hat etwas mit Bindung zu tun und die kann man nicht durch Didaktik schaffen. Noch immer ist die Lehrerausbildung zu wenig auf die Beziehungsfähigkeit ausgerichtet. Gerade deshalb ist es gut, wenn Lehrerteams Fortbildungen nutzen, um ihre Kommunikations- und Beziehungskultur zu entwickeln und zu schulen und gemeinsam solche Instrumente wie zum Beispiel den Klassenrat zu installieren. Jochen Hiester. Weil Lernen ja vielfach im schulischen Kontext heißt, aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, will ich jetzt mit dem Lehrer kooperieren, ja oder nein? Will ich jetzt machen, was er sagt, oder will ich genau das Gegenteil machen? Will ich etwas tun, was ihn noch auf die Palme bringt? Also kooperieren, ja oder nein? Und wenn ich halt eben die Erfahrung mache, dass dieser Lehrer immer und immer wieder auf eine Weise mit mir umgeht, wo ich die Erfahrung mache, hey, ich komme hier als Mensch vor. Ich werde als Mensch gesehen. Ich bin nicht nur so eine Art Lernroboter, mit dem er was anstellt, sondern ich werde als Mensch gesehen. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit enorm an, dass man Lust hat, mit diesem Lehrer oder dieser Lehrerin zu kooperieren. Und dann wird das Lernen immer leichter für alle Beteiligten. Deswegen, ein System kann wirklich umschwenken von ganz viel eher Kampf gegeneinander. Die Lehrer kämpfen gegen die Schüler und umgekehrt. Und wenn dann diese Beziehung mehr in den Mittelpunkt rückt, dann kann es so weit kommen, dass halt eben wirklich alle mehr miteinander lernen. Das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft, im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten und dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln. In dieser Weise definiert die UN-Kinderrechtskonvention ihre international verbindlichen Bildungs- und Erziehungsziele für alle Kinder der Welt. Die Aufgabe für die Schule und andere Bildungseinrichtungen ist es demnach vor allem, die Kinder zu unterstützen, zu lernen, wie man zusammen lebt und arbeitet, für Frieden auf der Welt sorgt und die Erde erhält. Das entspricht auch der Leitidee, wie sie die UNESCO für die Schule definierte. Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden. Ein ausschließlich auf politischen und wirtschaftlichen Abmachungen von Regierungen beruhender Friede kann die einmütige, dauernde und aufrichtige Zustimmung der Völker der Welt nicht finden. Friede muss, wenn er nicht scheitern soll, in der geistigen und moralischen Solidarität der Menschheit verankert werden. Jochen Hiester sieht sich diesen Gedanken verpflichtet, wenn er Schulen unterstützt, für sich solche Formen des Zusammenlebens zu finden, mit der sich Lehrerinnen und Lehrer und die Kinder wohlfühlen und gern zur Schule kommen. Jetzt bei dieser einen Schule, die ich vor Augen habe, da war es wirklich so ein Umschwung, das Kollegium beschlossen hat, wir wollen uns wirklich auf dieses Beziehungslernen mal reinstürzen. Und zuerst hat man relativ viel Energie reingesteckt und der Unterricht lief halt eben wie bisher auch und man hat einen großen Schwerpunkt draufgelegt. Und dieses Beziehungslernen geht dann immer mehr in den Hintergrund, weil es immer selbstverständlicher wird. Also es wird einfach eine neue Sache hinzugefügt, die zuerst aufwendig ist einzuführen, zum Beispiel, dass man den Klassenrat einführt und bis diese Klassenratsgeschichten in den Klassen läuft, das dauert eine Zeit lang. Aber wenn das mal läuft, muss man sich über die Beziehung immer weniger Gedanken machen. Es gibt keinen einzigen Erwachsenen, dem Schüler irgendwas vorschreiben kann, sondern es gibt immer nur Vereinbarungen auf der Basis dessen, was die Schulgemeinschaft insgesamt beschlossen hat. Und es ist hochspannend, solche Schulen zu erleben, zu welchen Vereinbarungen die nach und nach kommen. Das sind keine Regeln, die die erwachsenen Kindern aufs Auge drücken, sondern man beschließt etwas gemeinsam, man berät gemeinsam und dann sorgt man auch für Wege, wie das gemeinsame Regelwerk auch eingehalten wird. Und so können Kinder halt eben eine Menge über Demokratie zum Beispiel lernen, wie halt eben eine Mitbestimmung in diversen Sachen möglich ist. Die Kinder erwerben in solch einer demokratischen Schule Fähigkeiten, mit denen viele Erwachsene ihre Schwierigkeiten haben. Wie sage ich, was mich wirklich bewegt? Wie drücke ich aus, was mich stört, ohne mein Gegenüber zu verletzen oder zurückzuweisen? Und wie kann ich um Hilfe bitten, ohne mich klein zu machen? Annette Zupke. Das, was wir auch in der Übungsgruppe trainieren, ist, wie geht dann das eigentlich um, wie sieht es dann aus, wenn wir sagen, wir wollen lernen, Verantwortung für uns zu übernehmen. Und in der gewaltfreien Kommunikation, da sagen wir ja, ich bin verantwortlich für meine Gedanken, für meine Handlung und für meine Gefühle. Ich bin aber nicht verantwortlich für deine Gefühle und wie du reagierst auf das, was ich sage oder tue. Aber ich habe dann wieder Verantwortung, wie ich auf das, was deine Reaktion ist, wie ich darauf eingehe. Und das ist wie ein wieder bewusster Auseinandernehmen, wo kann ich dann überhaupt Impulse setzen und dazu beitragen, dass wir unser Miteinander so gestalten, dass es frei ist von Domination und Unterwerfung und immer mehr Augenblicke da sind, wo wir versuchen, mehr voneinander zu erfahren und gemeinsam den Moment zu gestalten. Im Kontakt bleiben und in Verbindung bleiben mit dem Wert des Freude am Miteinander haben zu wollen und im friedlichen Kontakt zu sein. Solche Übungsgruppen, wie Annette Zupke eine anleitet, gibt es heute überall in Deutschland. Über 1000 Gruppen sind im Netz in den verschiedenen Online-Portalen zu finden und jeden Tag treffen sich zwischen Aachen und Zeitershofen Menschen, allein oder unter Anleitung einer Trainerin, eines Trainers, um zu üben, auch im Konflikt freundlich und wertschätzend miteinander umzugehen. Also es sind Menschen wie du und ich aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, unterschiedlichste Hintergründe. Ich habe in meiner Übungsgruppe auch festgestellt, dass im Laufe der Jahre immer mehr Männer auch in der Übungsgruppe auftauchen. Also am Anfang war das anders, da hatte ich teilweise fast nur Frauen in der Gruppe und jetzt ist es eben auch geschlechtergemischt. Und eine Antriebskraft, die bei vielen da ist, ist entweder zunehmende Konflikte in der Partnerschaft oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und schon mal etwas von gewaltfreier Kommunikation gehört haben und der Wunsch, ja, zu schauen, was sind da für Anregungen, die ich für mich nutzen kann und die, wie ich es umsetzen kann, um wieder mehr Leichtigkeit und Freude in den Beziehungen in meinem Alltag zu haben. Dabei wird ein Spruch immer wieder zitiert, der auf den mystischen Dichter Rumi zurückgeht. Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns. Es geht dann nicht mehr darum, wer recht hat und wer falsch liegt. Menschen beginnen darüber zu sprechen, was sie bisher zurückgehalten haben, was sie vielleicht niemandem zumuten wollten und was sie doch in ihrem Leben bestimmt oder ihre tiefste Sehnsucht berührt. In den Übungsgruppen finden sie Zuhörer. Sie entdecken, wie ähnlich Menschen oft fühlen und wie befreiend solche Begegnungen sein können. Ich kann mich erinnern, kurz vor Weihnachten war jemand da, der wollte sich vorbereiten auf die Zeit mit den Eltern zu Hause, weil er auch festgestellt hat, er hat den Eindruck, dass eher selten was gefragt wird, wie es ihm geht, sondern dass die Eltern einfach froh sind, dass da jemand ist, dem man mal was erzählen kann. Und er wünscht sich da beizutragen und das Gespräch so zu gestalten, dass jeder zu Wort kommt und das gegebenenfalls auch direkt anzusprechen, wie es das für ihn schwer macht, dort gerne zu sein und mehr Zeit zu verbringen. Und dann haben wir in der Übungsgruppe halt verschiedene Gesprächsmodelle, das stimmt jetzt nicht, aber wir haben halt ausprobiert. Ja, es gibt ja dann auch so Standardsätze, die man so von seinen Eltern hört, also auch von anderen Menschen. Aber wenn wir jetzt bei dem Feld bleiben, Eltern-Kind-Beziehung, gerade für Erwachsene, dann nehmen wir halt Sätze, die die Person, die gerade daran arbeiten möchte, oft hört und die in ihnen irgendwas auslöst, was so eine Wut ist oder so ein oh. Es kann auch statt der Wut ist vielleicht einfach in eine ängstliche Starre verfallen. Und dann probieren wir halt aus, wie kann die Person ja Impulse finden, die den eigenen Werten nach in Kontakt bleiben wollen und achtsam bleiben wollen und einfach mitgestalten wollen, wirklich auch die Qualität der Beziehung beeinflussen wollen, ohne den anderen verändern zu wollen und ohne den anderen irgendwo hinzukriegen. Und das probieren wir zusammen aus. Ich habe eine Übungsgruppe, das ist eine offene Übungsgruppe. Das heißt, es sind jedes Mal, wenn wir uns treffen, andere Menschen da in anderen Konstellationen. Und trotzdem ist am Ende in der Abschlussrunde immer mindestens eine Person, die nochmal benennt, wie schön es ist, wie nah wir uns für den Abend waren und welcher hohe Grad an Offenheit dort war. Und was es eben auch ausmacht, ist, dass wir an vielen Punkten erfahren, wir stehen mit bestimmten Schwierigkeiten und mit bestimmten Ringen ja nicht alleine da. Und das ja, scheint auch was Bestärkendes zu haben, was Ermutigendes, um dann wieder rauszuströmen in den Alltag und das Ausprobierte und Erlernte auszuprobieren. Der Riese unserer Träume, der Zwerg unserer Ängste. Ich bin hier, weil es letztendlich kein Entrinnen vor mir selbst gibt. Solange ich mir nicht selbst in den Augen und Herzen meiner Mitmenschen begegne, bin ich auf der Flucht. Solange ich nicht zulasse, dass meine Mitmenschen an meinem Innersten teilhaben, gibt es keine Geborgenheit. Solange ich fürchte, durchschaut zu werden, kann ich weder mich selbst noch andere erkennen. Ich werde allein sein. Wo kann ich solch einen Spiegel finden, wenn nicht in unserer Gemeinschaft? Hier in der Gemeinschaft kann ich erst richtig klar über mich werden und mich nicht mehr als den Riesen meiner Träume oder den Zwerg meiner Ängste sehen, sondern mich selbst, Teil eines Ganzen, zu ihrem Wohl einen Beitrag leisten. In solchem Boden können wir Wurzeln schlagen und wachsen, nicht mehr allein wie im Tod, sondern als Mensch unter Menschen. Richard Beauvais, 1964. Es ist ein Weg, aber es ist vor allem in der Kommunikation nach meinem Empfinden der effektivste Weg. Ich habe keinen anderen gefunden, der so wirklich hilfreich ist, praktisch ist. Ich fand das ganz furchtbar, diese Gedichtsform. Also wenn ich sehe oder höre, dass du das und das sagst oder tust, dann fühle ich mich so und so und ich brauche und ich bitte dich. Neulich hat eine Kursteilnehmerin gesagt, oh, im Moment merke ich gerade, wie gewaltvoll ich mit der gewaltfreien Kommunikation mit meinem Ex-Mann umgegangen bin. Ja, das gibt's. Ich denke, wir sind auch Menschen, wir sind keine Heiligen. In der dritten Stunde der langen Nacht über die gewaltfreie Kommunikation erleben Sie Etappen Ihrer 30-jährigen Geschichte in Deutschland. Und Sie hören etwas über den Begründer dieses Kommunikationsmodells, Marshall Rosenberg, seinen Werdegang und sein Eintreten für den sozialen Wandel. Wie inspiriert er mit seinen Ideen Trainerinnen und Trainer in Deutschland? Längst nicht alle sind begeistert von dem Ansatz und einige lehnen ihn auch ab. Wo sind die Grenzen der gewaltfreien Kommunikation und wie wirkt sie in unserer Zeit? Meine damalige Freundin, die war auf dem Kirchentag in München, 93, und kam da ganz euphorisch wieder und hat jeden Tag den Marschall da gehört und sagte, das muss jetzt jeder kennenlernen, das müssen wir in der Welt verbreiten. Klaus-Dieter Genz aus Strodene in Brandenburg. Er war einer der ersten in Deutschland ausgebildeten Trainer und ist Autor einiger Bücher zu diesem Kommunikationsmodell. Marschall war auf dem Kirchentag und die Halle war immer voll, wo er war. Und sie ist immer schon morgens um 4 dahin marschiert, dass sie auch ganz vorne sitzen kann und das alles genau sehen und hören kann, was da passiert. Später hat mal irgendjemand erzählt, er hätte dann sogar den Saal gewechselt in eine größere Kirche oder so. In den 1980er Jahren engagierten sich friedensbewegte Frauen um Isolde Teschner, die spätere Nestorin der gewaltfreien Kommunikation in Deutschland, in München in der Gruppe Religionen für den Frieden. Ihnen war es vor allem ein Anliegen, die Friedensarbeit in Bildung und Erziehung einzubringen. Deshalb gründeten sie einen Arbeitskreis Friedenserziehung. Auf der Suche nach geeigneten Themen stießen sie zufällig auf Marshall Rosenberg und seine Methode der gewaltfreien Kommunikation. Ein Mitglied aus dieser Gruppe brachte von einer Reise in die USA ein Büchlein mit, das sie da in ihrer Kirchengemeinde gefunden hat. Und das hieß Nonviolent Communication. Und das hat diese Gruppe damals mit Spannung gelesen. Sie haben das zusammen übersetzt und wollten das dann auch üben. Und ja, und das hat sie dann eben sehr interessiert, was da drin gestanden ist. Also, dass man da eben beobachtet, ohne zu bewerten, dass es sowas gibt wie Gefühle, die verbunden sind mit Bedürfnissen und dass man konkrete Bitten stellen kann. Das hat ihnen sehr aussichtsreich erschienen. Isolde und ihre Freundinnen, die hatten damals zwar Vorbehalte gegen alles, was so aus USA kam, aber das hat sie doch interessiert und sie haben so den tiefen Frieden, den es bringen kann oder das Potenzial schon erkannt. Gudrun Haas ist Trainerin aus München und wurde später zur Freundin und Begleiterin von Isolde Teschner. Die Friedensfrauen luden Marshall Rosenberg nach München ein. Das war sein erstes Seminar außerhalb Amerikas. Westdeutschland war zu jener Zeit von den Anschlägen der RAF und den damit verbundenen gewalttätigen Polizeieinsätzen paralysiert. Große Teile der Bevölkerung waren festgefangen in ihren Zuschreibungen über andere Menschen. So Rollenklischees wie eine Frau muss eine gute Mutter und Hausfrau sein oder Ärzte sind Götter in Weiß oder der Papst und der Pfarrer sind unfehlbar und so weiter. Durch solche Festlegungen und Urteile, so begriff Gudrun Haas später, geht die Lebendigkeit verloren und geraten auch Gespräche miteinander unweigerlich in eine Sackgasse. In ihrem Beruf als Vorstandsassistentin in einem großen Unternehmen hatte sie damals einen Konflikt mit einer Kollegin. Ihr Mann, der bereits zuvor einen ersten Workshop absolviert hatte, schlug ihr vor, die gewaltfreie Kommunikation wäre etwas für dich. Gerade zu diesem Zeitpunkt besuchte Marshall Rosenberg erneut München. Ich saß in seinem Seminar und dachte mir, und dieser Mensch mit diesen Ideen läuft frei rum. Da sitzt glatt einer, der sagt, dass selbst Kriminelle gute Gründe haben, wie sie sich verhalten. Und das war für mich komplett neu. Das hat mich so weggebeamt, weil bis dahin hatte ich überhaupt kein Bedürfnisbewusstsein. Es hat mich noch nie jemand gefragt, welches Bedürfnis ich hätte, geschweige denn ich mich selber. Also was mir damals geholfen hat, war, mich wieder zu verbinden mit meinen alten Werten. Also mit den Werten, dass es doch möglich sein muss, in Frieden zu leben. Und das habe ich irgendwie vergessen gehabt. Gudrun Haas lernte in den Seminaren mit Marshall Rosenberg vor allem eines. Es gibt immer eine Wahl, in jedem Moment. Und ich habe eine Verantwortung dafür, wofür ich meine Kraft und Energie einsetze. Marshall Rosenberg reiste fast jedes Jahr nach München und vermittelte den Friedensfrauen und anderen Interessenten ein intensives Training. Dann kam der Kirchentag mit dem Motto »Nehmet einander an« im Jahr 1993. Isolde Teschner sowie Rita Nöll, die mit den Organisatoren des Kirchentages in Kontakt stand, hatten versucht, Marshall Rosenberg und seinen Ansatz der gewaltfreien Kommunikation ins Programm zu bringen. Es war zwar zu spät für das gedruckte Programm, trotzdem gab es eine Gelegenheit für eine Veranstaltung. Diese Gruppe, die hatte damals einen Stand beim Markt der Möglichkeiten und eben auch schon einen kleinen Raum in der Kirche gebucht gehabt. Und also der Stand mit der gewaltfreien Kommunikation, der fand also unerwartet viel Interesse. Und da ist eben bekannt gemacht worden, da gibt es heute Abend also diese Veranstaltung mit dem Begründer selber. Dann wurde es Abend und der Raum füllte sich immer mehr, sodass die dann in den großen Kirchenraum umziehen mussten, damit eben alle Leute Platz hatten. Das war mehr oder weniger Mundpropaganda damals auch noch. Das war die Veranstaltung, von der Klaus-Dieter Gens in Berlin hörte, mit dem überfüllten Saal, wo seine Freundin besonders früh hinging, um einen Platz zu bekommen. Marshall Rosenberg besucht nun auch Berlin und eine Gemeinschaft Steierberg in Niedersachsen, um seine ersten Workshops zu geben. An diesen Orten gründeten sich bald auch die ersten Übungsgruppen, in denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter mit dem Ansatz beschäftigten. Marshall war ja noch nicht so groß in Deutschland bekannt und er ging dann auch zu relativ kleinen Veranstaltungen. Das waren vielleicht 20, 30 Leute, die da zusammen waren. Da habe ich Marshall kennengelernt, war erst ein bisschen skeptisch, weil es hörte sich alles so ein bisschen so gestelzt an. Ja? Also ich sage ja auch manchmal, die vier Schritte hören sich ja manchmal wie so ein Gedicht an, wenn ich sehe oder höre und so weiter. Aber dann, so je mehr ich da die zwei Tage miterlebte, desto mehr überzeugte mich das. Und dann habe ich mich eben mehr darum gekümmert, was es darüber zu lesen gibt, was zu hören gibt. Zunächst kursierten als Hilfsmittel nur Mitschriften von Seminaren. 2001 erschien das Buch »Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens« von Rosenberg. Inzwischen wurde es über 300.000 Mal verkauft, ist ein Bestseller im Junfermann Verlag und in diesem Haus erfreut sich die gewaltfreie Kommunikation, anders als andere Modelle oder psychologische Ansätze, seit nunmehr 15 Jahren ununterbrochen einer Nachfrage und ist mit fast 70 Titeln vertreten. Mascha war ja immer sehr, sehr bescheiden. Er hatte eine Hose und Pullover an und hatte nichts Extravagantes. Er kam mit seinem Koffern an und lebte aus dem Koffer, aber er war eigentlich also ein sehr, sehr sparsamer, glaube ich. Er hatte ja auch keinen Verdienst gehabt, er hatte Taschengeld gekriegt vom Zentrum damals und er brauchte aber auch so gut wie kein Geld, weil überall, wo er hinkam, wurde er beherbergt, wurde gefahren. Und wenn er irgendwelche Wünsche hatte, haben auch meistens die Veranstalter das für ihn auch noch bezahlt. How could I let you know that I'm... Wie kann ich mich jetzt ausdrücken und dir mitteilen, was ich sagen möchte, ohne dass du den Eindruck hast, du hast etwas falsch gemacht? Huh? I mean, this is a radical shift for this person. Das ist ein ganz radikaler Umschwung im Denken für diesen Menschen. To be conscious that you've never done anything wrong. Sich bewusst zu sein, dass er gar nichts falsch machen kann. You never will. Und nie etwas falsch machen wird. But each of us continually does things. Aber jeder von uns macht dauernd Sachen, we wouldn't have done, die wir nicht tun würden, if we know now what we're gonna learn later. Wenn wir jetzt schon das wissen, was wir dann später noch lernen werden. Wouldn't it be boring to always do the right thing? Ist es nicht schrecklich langweilig, immer das Richtige zu machen? Wir haben Marshall dann ja insgesamt, glaube ich, 10 Mal nach Berlin geholt. Wir haben ja immer größere Veranstaltungen mit ihm gemacht. Die letzte dann in Berlin 2007 in der Urania, wo dann über 1000 Leute da waren und sie auf der Straße mit Lautsprechern das noch hörten. Und ich glaube, ihn persönlich gesehen, gespürt zu haben und gehört zu haben, das hat die Leute unheimlich motiviert, weiterzumachen. Ihre Vision von oder ihre Hoffnung von anders miteinander umgehen, ihre Hoffnung von in Verbundenheit leben mit anderen Menschen, die hat Marschall eigentlich immer wieder angezündet. Also eigentlich war es gut, dass er jedes Jahr kam, weil er hat das Feuer immer wieder neu in Gang gebracht. So damit. In mehr als 15 Städten und Regionen in Deutschland bestehen heute Netzwerke. Und zwischen Kiel und Konstanz erproben sich in jeder größeren Stadt Menschen in Seminaren und Übungsgruppen in dieser Kommunikationsweise. Allein in Deutschland sind über 100 vom CNVC, der von Marshall Rosenberg gegründeten Organisation, zertifizierte Trainer der gewaltfreien Kommunikation tätig. Weltweit existieren heute Zentren in 65 Ländern und fast 500 Trainer wurden unterdessen in der Tradition von Marshall Rosenberg ausgebildet. In die Wiege gesungen wurde Marshall Rosenberg solch eine Ausstrahlung nicht. Klaus-Dieter Gens. Ja, es gibt ja Geschichten aus seiner Kindheit, wo er beschrieben wird, dass er selber aus einer sehr, sehr gewalttätigen Familie kam und selber auch als Jugendlicher in Gangs war und eigentlich er sich ja mal selber als einen der größten Wölfe beschrieben hat in seinem Vorleben sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Marshalls Motivation für diese ganze Arbeit auch der Wunsch war, etwas in die Welt zu setzen, wo Menschen befriedigende, glückliche, schöne Verbindungen leben können. Marshall Rosenberg, geboren 1934 und gestorben 2015, erzählte, dass er als Junge gelernt hatte, nicht zu weinen. In seinen Jugendjahren war er ein gefürchteter Raufbold und auch als Erwachsener konnte er als Autofahrer anderen Verkehrsteilnehmern durchaus beleidigende Worte an den Kopf werfen. Dennoch bewegten ihn seit seiner Kindheit zwei Fragen. Warum sind manche Menschen fähig, sich in andere einzufühlen und auch unter schwierigen Bedingungen Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln? Und warum scheinen manche Menschen dazu nicht in der Lage zu sein, verletzen ihr Gegenüber und empfinden nichts dabei? In seinem Buch »Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens« berichtet Marshall Rosenberg, wie ihm sein Onkel Julius erzählte, sein einfühlsames Potenzial von seiner Mutter, Marshalls Großmutter, geerbt zu haben. Marshall schreibt, sie sei ein Naturtalent in gewaltfreier Kommunikation gewesen und hätte selbst arm jene Menschen bei sich zu Hause aufgenommen, die mittellos bei ihr Unterstützung erbaten. Einmal klopfte einer, der sich als Jesus vorstellte. Sie überlegte nicht, was der Mann war. Hätte sie es getan, hätte sie diesen Mann möglicherweise als verrückt verurteilt und ihn weggeschickt. Nein, sie dachte in Begriffen von dem, was Menschen fühlen und was sie brauchen. Wenn sie Hunger haben, gib ihnen etwas zu essen. Wenn sie kein Dach über dem Kopf haben, gib ihnen einen Platz zum Schlafen. Meine Großmutter tanzte sehr gerne. Und meine Mutter erinnert sich daran, dass sie oft sagte, laufe nie, wenn du tanzen kannst. It was in her Jewish way. She taught me what Jesus had to say. In her precious way. She taught me what Jesus had to say. One day a man named Jesus came around to Grandma's door. He asked for a little food. She gave him more. He said he was Jesus the Lord. She didn't check him out with Rome. He stayed for several years, as many did, without a home. It was in a Jewish way. She taught me what Jesus had to say. In her precious way, she taught me what Jesus had to say. And that's feed the hungry, heal the sick, then take a rest. Never walk when you can dance, make your home a cozy nest. Yes, feed the hungry, heal the sick, then take a rest. Never walk when you can dance, make your home a cozy nest. It was in her Jewish way, she taught me what Jesus had to say. In her precious way, she taught me what Jesus had to say. Marshall Rosenberg studierte und promovierte in klinischer Psychologie, wurde Therapeut. In einer Gruppe um seinen Lehrer, den Psychologen und Psychotherapeuten Carl Rogers, erforschte er, was Empathie ist und wie sie wirkt. Bereits Carl Rogers maß mit seinem Ansatz der klientenzentrierten Gesprächstherapie den Gefühlen eine wichtige Bedeutung bei. Er betonte, wie wichtig die Authentizität und Kongruenz auch des Therapeuten für die Beziehung sei und ging bereits davon aus, dass jegliches menschliche Handeln der Erfüllung von wichtigen Bedürfnissen diene. Diesen Ansatz entwickelte Marshall Rosenberg weiter. Als Therapeut führte Marshall Rosenberg eine sehr erfolgreiche Privatpraxis. Er behandelte viele Menschen, vor allem Frauen, die unter Depressionen litten. Bald erkannte er, in so einer Sitzung kann er nur individuelle Symptome therapieren. Die gesellschaftlichen Strukturen und die Art, miteinander zu sprechen und zu handeln, bleiben davon unbeeinflusst und machen weiter krank. Ironisch nannte er diese Symptome Feminitis. Frauen wurde in unserer Kultur eine destruktive Strategie für eines der wichtigsten Bedürfnisse überhaupt beigebracht. Sie haben gelernt, dass es ihr Bedürfnis nach Sinn im Leben erfüllt, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse verleugnen und sich für andere aufopfern. Marshall Rosenberg erläutert in dem Buch, was die Feminitis ausmacht. Ähnlich schwierige Symptome kennzeichnen die Maskulinitis, typische Handlungsweisen von Männern. Die Erfüllung seines Bedürfnisses nach Sinn und Wertschätzung hängt davon ab, ob er die Frau retten kann, wenn sie in Not ist. Das ist aber nur so lange erfüllend, wie er es aus freiem Willen tut. Und es funktioniert nicht mehr, sobald er denkt, sie erwartet es von ihm. Wenn sie dann ihre Bedürfnisse nicht äußert, weil sie ihn nicht unter Druck setzen will, und er ihre Bedürfnisse nicht sehen will, weil er eine Forderung hört, dann sitzen beide in ihrem Muster fest. Die Krankheiten haben beide die gleiche Logik. Der Mann und die Frau, beide, müssen sich selber aufgeben, um den anderen glücklich zu machen. Sobald es irgendeine Schublade gibt, Diskussionen, wie ein Mann oder eine Frau heutzutage sein sollte, fangen wir an, Menschen festzulegen und in ihrem Entfaltungspotenzial einzuschränken. Ich finde es viel wichtiger, jemanden nicht als Mann oder als Frau, sondern als Mensch zu sehen. In diesem Sinne sah Marshall Rosenberg durchaus, wie sein Ansatz bei der Begleitung von Menschen seine Wirkung entfaltete. Gleichzeitig wollte er die Psychologie unter die Leute bringen und nicht nur den Therapeuten als Werkzeug überlassen. Für ihn war das Ausmaß des Leidens auf unserem Planeten so groß, dass er nach anderen Wegen suchte, Menschen mit grundlegenden Kenntnissen über ihr eigenes Wesen vertraut zu machen. Das war für ihn die Voraussetzung dafür, ihre mitfühlende Seite zu wecken und die Gesellschaft insgesamt zu verändern. Marshall Rosenberg empfahl in seinen Seminaren den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stets, Tagebuch über die erfüllten und unerfüllten Bedürfnisse zu führen, auch als Dankbarkeitsbuch. Auch er selbst notierte seine Erfahrungen, auch Konflikte, die er mit anderen Menschen hatte. Zugleich schrieb er die Geschichten seiner Klienten auf und suchte nach dem verbindenden Muster. Wie kann ich die Konflikte anders verstehen? Was lehren sie mich? Über diese innere Auseinandersetzung, auch mit seinen eigenen Reaktionsweisen, entwickelte er sein Kommunikationsmodell. In den 1980er Jahren hörte Marshall Rosenberg von dem brasilianischen Befreiungspädagogen Paulo Freire und war fasziniert von seiner Arbeit. Der unterstützte in den 1950er und 1960er Jahren die Alphabetisierungskampagnen für die Bauern seines Landes, indem er ihnen half, Protestbriefe an die Regierung zu schreiben. Das inspirierte Rosenberg. Auch er wollte ein einfaches Modell entwickeln, um Menschen zu bestärken, sich für ihr eigenes Leben und die Welt verantwortlich zu fühlen und entsprechend zu handeln. Marshall Rosenberg nannte sein Modell in Referenz zu Mahatma Gandhi und dessen gewaltfreien Widerstand gewaltfreie Kommunikation. Diese Bezeichnung führt oft zu Missverständnissen. Viele Menschen meinen, sie seien gewaltfrei, weil sie andere Menschen nicht schlagen. Dennoch ist ihr Habitus von einem »man muss, man sollte, das darf man nicht und es gibt keine Wahl« geprägt. Das ist im Verständnis der gewaltfreien Kommunikation begrenzend, eng und damit gewalttätig gegen sich und andere. Und dann hat er erzählt, wie das in den USA für ihn anfing, dass er dort in der sozialpolitischen Arbeit war, im Gemeinwesen tätig war, dass sie ihn geholt haben für Schulen, Kindergärten, dass er zwischen Polizisten und Jugendlichen vermittelt hat und so. Also ich glaube, er war da auch sehr, sehr erfüllt von dieser Methode und sehr, sehr engagiert. Ich glaube, es ging ihm niemals um Berühmtheit, es ging ihm niemals um großes Geld, es ging ihm einfach, diese Methode zu leben. Marshall Rosenberg gab in über 60 Ländern der Welt Workshops. Immer wieder wurde er auch in Kriegs- und Krisengebiete mit der Bitte um Vermittlung gerufen. Unter anderem war er im Nahen Osten, Irland, Ex-Jugoslawien und Ruanda tätig. Er war mit vielen Initiativen in Kontakt, die friedensstiftende Fertigkeiten erwerben wollten, begleitete in den USA mit seinem Ansatz die Bürgerrechtsbewegung und arbeitete häufig mit gewaltbereiten Jugendlichen und Streetgangs. In Cleveland beispielsweise sollte er einmal mit einer Straßengang zum Thema Umgang miteinander arbeiten. Kein einfaches Unterfangen. Marshall Rosenberg wollte von den jungen Männern nicht nur selbst respektvoll behandelt werden. Er wollte ihnen auch beibringen, wie man mit Respekt kommuniziert. Welcher Dialog sich zwischen den Jugendlichen und ihm entspann, davon berichtet Marshall Rosenberg in seinem Lehrbuch. »Hey«, platzte einer von ihnen heraus, »das ist völliger Schwachsinn, was du uns da anzubieten hast. Stell dir nur vor, es wären Leute von einer anderen Bande hier, und die haben Waffen und du hast keine. Und du sagst, bleibt einfach stehen und sprecht mit ihnen? So ein Quatsch!« Dann lachten wieder alle. Und ich lenkte meine Aufmerksamkeit auf ihre Gefühle und Bedürfnisse. Ja, das klingt, als hättet ihr echt die Nase voll davon, etwas zu lernen, das in solchen Situationen nutzlos ist? Ja, wenn du hier in der Gegend wohnen würdest, dann wüsstest du, was das für ein Mist ist. Wenn euch jemand was beibringt, dann wollt ihr darauf vertrauen können, dass er sich wenigstens ein bisschen in eurer Gegend auskennt? Verdammt richtig! Die Kerle würden dich wegpusten, bevor auch nur zwei Wörter aus deinem Mund gekommen sind. Und ihr wollt darauf vertrauen können, dass jemand, der versucht, euch etwas beizubringen, die Gefahren hier kennt. Ich hörte weiter zu und fasste das, was ich gehört hatte, manchmal in Worte und manchmal auch nicht. Dann merkte ich eine Veränderung. Sie fühlten sich wirklich verstanden. Einem Sozialarbeiter aus dem Straßengang-Programm fiel die Veränderung auch auf und er fragte laut: »Was haltet ihr von dem Mann hier?« Der junge Mann, der es mir am schwersten gemacht hatte, antwortete: »Er ist der beste Lehrer, den wir je hatten.« Marshall Rosenberg erzählte solche Geschichten und Anekdoten immer wieder. Meist erschlossen sich dadurch sehr schnell und anschaulich die Axiome und Wirkweisen seines Modells. Gleich ihrem Lehrer nutzen auch heute viele Trainerinnen und Trainer diese Stories weiterhin und fangen ihre Erzählung mit dem Satz an, wie Marshall Rosenberg sagte: Auch deshalb müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, ihr erhebt ihn ja zu einem Guru. Die Schwedin Liv Larsson kennt diesen Vorbehalt. Yeah, as an NVC trainer, I'm scared every time when I say, well, Marshall said or Marshall. Als eine GFK-Trainerin erschrecke ich immer ein bisschen, wenn ich sage, Marshall hat gesagt oder hat vorgeschlagen, weil das klingt so, als ob wir etwas tun sollten, weil er es gesagt hat. Oder dass es eine gute Sache sei, nur weil er davon sprach. Das kann nach einer Verpflichtung oder Festlegung klingen, unter dem Motto, Marshall sagte, dass du das und das tun bzw. nicht tun solltest. Deshalb schrecke ich manchmal davor zurück, solche Sätze zu benutzen. Auf der anderen Seite verwandt er sein ganzes Leben dazu, hinzuschauen, was Menschen verbindet und was sie trennt. Ich möchte wirklich die Zeit und die Anstrengung respektieren, die er darauf verwendete, das menschliche Verhalten zu ergründen und daraus ein System zu entwickeln, das wir heute anwenden können. Und ich möchte auch gleichzeitig die Dinge, die er uns übergab, nutzen und einen Schritt weitertragen, die Quelle achten und dabei neue Wege finden, sein Modell in die heutige Zeit zu bringen, es weiterzuentwickeln. Liv Larsson beispielsweise untersuchte auf sehr eindrückliche Weise, wie Menschen durch Ärger, Schuld und Scham ihre eigenen Bedürfnisse bedeckt halten und wie es möglich ist, mit ihnen in Verbindung zu gehen. Gerade veröffentlichte sie auf Deutsch ihr neues Buch über Dankbarkeit, Wertschätzung und Glück. So wird das Modell weiter ausdifferenziert. Inzwischen wurde seine Anwendung für viele gesellschaftliche Bereiche, beispielsweise auch das Gesundheits- und Pflegewesen und die Arbeit im Strafvollzug, beschrieben. Neu ist ebenso, den Körper mit seinen Empfindungen und Signalen in die Arbeit einzubeziehen. Das war bei Marshall Rosenberg nicht üblich. Simran Kaur. Ich habe von ihm nie eine nonverbale Übung kennengelernt. Zum Beispiel eine, wo du dich hinstellst und einfach deine Hände auf dein Herz legst und spürst, wie fühlst du dich gerade. Und dann drück das mit deinem Körper aus und dann geh noch tiefer und schau mal, mit welchen Bedürfnissen hat das zu tun und drück das mit deinem Körper aus. Solche Übungen habe ich von Marshall nicht kennengelernt. Und das ist eine ziemlich starke Bewegung in der Art, wie gewaltfreie Kommunikation vermittelt wird, dass der Fokus mehr auf das Somatische gelegt wird. Zu all diesen Themen kann man heute Seminare und Workshops besuchen und lernen, verbindlich und von Herzen zu kommunizieren. Gleichwohl sind nicht alle Menschen von diesem Ansatz und seinen Grundannahmen begeistert oder gar überzeugt. Und ich glaube, es gibt einen ganzen Teil von Leuten, die fanden das mal interessant und haben das zur Kenntnis genommen, sind aber sozusagen wieder entweder in ihr herkömmliches Kommunikationsverhalten zurückgegangen, bis dahin, dass es auch Leute gab, die locker sagten, das mache ich nicht, da verliere ich ja, also da gewinne ich nichts bei, dass die nicht überzeugt davon waren, dass die gewaltfreie Kommunikation wirklich diese Kraft hat. Auch Trainerinnen und Trainer sind mit der Art und Weise ihrer Vermittlung und ihres Auftretens daran beteiligt, dass dieser Kommunikationsansatz nicht überall populär ist. Liv Larsson hört immer wieder von Besserwissereien. Die Schwedin ist als Trainerin weltweit tätig, kommt mindestens einmal jährlich nach Deutschland und hat einen Blick für die Besonderheiten von Kulturen entwickelt. Bei den Deutschen fällt ihr besonders der Hang zum Perfektionismus auf. Ein Thema, was häufig in meinem Seminar benannt wird, dass Teilnehmerinnen wirklich krank davon werden, wie die Menschen sprechen, diese GFK-Sprache. Dass sie angehalten werden, in einer bestimmten, sehr verqueren Sprache zu reden. Und die Leute schalten deswegen ab und sagen, sie wollen nicht wieder zu einem GFK-Workshop gehen. Weil wenn du es nicht richtig machst, bist du nicht gern gesehen. Auch Klaus-Dieter Gens kennt das aus seinen Workshops. Er erinnert sich, wie deutlich mitunter Marshall Rosenberg »No, no, no« sagen konnte, wenn das, was jemand im Rollenspiel äußerte, ein verstecktes Urteil oder eine geheime Forderung vorstellte. Manchmal sind Leute nach den Seminaren nach Hause gegangen und haben gelernt, wie man das sprechen muss, aber sie waren nicht in der Haltung von gewaltfrei und es ging schief. Und da war Marshall sehr hellhörig, glaube ich. Der hat das sehr genau rausgehört, ob die Haltung dahinter ist. Und es war auch sein großes Anliegen, dass er immer sagte, die gewaltfreie Kommunikation ist ja nicht in erster Linie eine Methode, es ist eine Haltung. Das ist nach Auffassung der Trainerinnen und Trainer auch die eigentliche und einzige Grenze der Gewaltfreiheit. Dass es immer wieder darum geht, durch Selbstempathie sein Vermögen, sich in andere einfühlen zu können, auszudehnen und dadurch mehr Verständnis zu entwickeln. Auch für den anderen und sein schwieriges Handeln. In Deutschland aber erlebt Liv Larsson einen besonderen Eifer, vor allem das Werkzeug in jedem Moment zu benutzen, statt innerlich in eine gewaltfreie Haltung hineinzuwachsen. We might start to hope that everyone else will also learn. Möglicherweise wollen wir in einer Beziehung, dass die anderen mit uns lernen. Und in einer schwierigen Situation pushen wir unser Gegenüber, auch GFK zu sprechen. Dadurch benutzen wir die Methode, um anderen zu sagen, wie es richtig geht. Und dann wird es gewaltvoll. Wenn ich mehr daran interessiert bin, wie Leute etwas sagen, statt warum, und welche Verbindung dadurch entsteht, ist es nicht GFK. Deren Intention ist Verbindung. Und Verbindung kann auf verschiedene Weise entstehen. Durch Singen, Tanzen, Umarmen und Kommunizieren. Bis 2008 kam Marshall Rosenberg auch als weit über 70-Jähriger beinahe jedes Jahr zu Seminaren in den deutschsprachigen Raum und freute sich über die Resonanz auf sein Modell. Gerade in Deutschland ist die Nachfrage nach der gewaltfreien Kommunikation besonders groß. Gleichzeitig wollte er von seinen Kollegen wissen, wie engagiert ihr euch für Frieden in der Welt und dafür den Menschen dienende Strukturen in der Gesellschaft zu schaffen? Irmtraut Kauschert. Marshall, so in den letzten Jahren, als er noch als Trainer unterwegs war, sein Hauptthema war Social Change, also gesellschaftliche Veränderung, um Menschen bewusst zu machen, sie zu animieren, was zu unternehmen, dass wir uns verantwortlich sehen für das, was auf der gesamten Erde passiert und nicht nur, was in meinem kleinen Bereich passiert. Frieden beginnt in uns selbst. Damit meine ich nicht, dass wir uns zuerst von all unseren inneren gewaltvollen Erfahrungen befreien müssen, bevor wir nach außen auf die Welt schauen oder auf einer höheren Ebene am sozialen Wandel mitwirken können. Was ich meine ist, dass wir diese Dinge gleichzeitig tun müssen. Schreibt Marshall Rosenberg. Zunächst wollte er sein Modell in die Welt bringen, um das verdammte System zu ändern. Er hatte viel Wut, verbarg dahinter seine Angst und war deshalb auch häufig aggressiv. Irgendwann wurde ihm bewusst, mit solch einer Haltung kann man gegen Gewalt hervorbringende Strukturen nichts ausrichten. Vielmehr braucht es ein Verständnis auch für die anderen, ein Bewusstsein für deren Bedürfnisse und die immer bestehende Verbundenheit. Marshall Rosenberg mühte sich um, wie er es nannte, den Giraffentanz mit den Repräsentanten des Systems. Er trat im Interesse der jeweiligen Sache in Verbindung mit Menschen, die beispielsweise über Geld oder Gesetze entschieden. Er nahm Kontakt mit ihnen auf Augenhöhe auf. Das ist etwas, was mir in der GfK-Szene immer wieder aufgefallen ist, dass es einigen Menschen schwerfällt, auch bei Entscheidern in der Wirtschaft davon auszugehen, dass diese Leute nichts sehnlicher wünschen, als zur Bereicherung des Lebens beizutragen. Und dass sie genauso wie viele andere danach suchen, wie sie diesen Beitrag besser gestalten können. Martin Althaus, der Unternehmensberater aus Heppenheim. Das genau ist die Herausforderung, mit der uns Marshall ja zurückgelassen hat. Die Fähigkeit zu entwickeln, Empathie zu leisten gegenüber denen, die wir nicht zu unseren engen Freunden zählen würden. Weil er davon ausgegangen ist, dass sie genau die gleichen Bedürfnisse haben und aus genau den gleichen Gründen handeln wie wir, nämlich sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das Alltagsleben ist häufig beherrscht von dem Denken, ich oder die anderen. Nur einer kann gewinnen. Damit wird die immer vorhandene Verbundenheit geleugnet. Oft genug tun sich solche Trennlinien auch im Kontakt mit Gleichgesinnten auf, dass man sie als Gegner betrachtet, weil sie vielleicht im Moment anders denken, anders handeln als man selbst. Gudrun Haas. Ich habe keine Feinde mehr in dem Sinn und ich muss auch nicht mehr gegen sie ankämpfen, sondern ich weiß heute, wie ich mit Menschen reden kann, die nicht die gleiche Meinung haben wie ich. Und das ist mir gelungen durch ganz viel eigene Prozesse, durch die ich selber gegangen bin. Und zwar geht es nur, indem ich mich erstmal rausnehme, wenn ich merke, ich kann mit jemandem nicht reden, der so eine komplett andere Meinung hat, muss ich mich erstmal selber rausnehmen und erstmal meinen eigenen Anteil erfahren. Das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir machen können. Erstmal schauen, was ist mein eigener Anteil an der Geschichte? Und was ist das, was mich so wahnsinnig aufregt? Ja, woher kommt es, dass ich so denke, wie ich denke? Ja, da gibt es diesen afrikanischen Begriff Ubuntu. Ich bin, weil du bist. Irmtraut Kauschat, Trainerin aus Darmstadt. Das heißt, wir brauchen einander nicht in so einem Abhängigkeitsverhältnis von Bedürftigkeit. Es gibt in einem Buch von Sorbonne Fusomé den Satz, wir brauchen die Gemeinschaft, um unsere Talente, unsere Geschenke darbringen zu können. Und das finde ich so schön, weil es geht nicht darum, ich brauche dich, sondern das ist ein Geschenk. Wenn du da bist für mich, dann kann ich mein Geschenk dir geben und ich bekomme dein Geschenk, dass du da bist. Und so sehe ich diese Interdependenz, die gegenseitige Abhängigkeit, das ist eine Verbundenheit, die uns beiden hilft, uns weiterzuentwickeln, am Leben zu bleiben, Freude am Leben zu haben. Was ich bei mir selber entdeckt habe, das ist, dass wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, dass das nichts gegen mich ist. Das musste ich also schmerzlich bei mir erkennen, weil das habe ich aus meiner Kindheit so miterlebt, dass ich irgendwo ganz tief drin so in meinem Bauch fühle, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann hat er was gegen mich. Mit dem muss ich heute lernen zu leben, dass ich da zwar immer noch meinen Bauch rührt, aber dass eine andere Meinung nichts mit mir zu tun hat und dass ich trotzdem liebenswert bin, auch wenn jemand eine andere Meinung hat als ich. Gudrun Haas half die innere Transformation, ein Gespür für diese Allverbundenheit und gegenseitige Abhängigkeit zu entwickeln. In ihrer politischen Arbeit hat sie immer wieder Gelegenheit, im Gespräch ihre eigene Haltung zu überprüfen. Gudrun Haas gehört in München einer Projektgruppe Münchner Sicherheitskonferenz Verändern an. Die Vision dieser Projektgruppe ist, dass sie eine Münchner Konferenz für Frieden in Gerechtigkeit möchte, ja, statt einer Münchner Sicherheitskonferenz. Eine Weltkonferenz, die geprägt ist von dem Geist der Geschwisterlichkeit und die Raum schafft für Friedensgespräche, Krisenprävention und gewaltfreie Konfliktbewältigung. Also es soll nach wie vor eine internationale Konferenz sein, aber von der Initiativen ausgehen für eine gerechte, ökologische und gewaltfreie Weltinnenpolitik. Jedes Jahr im Februar diskutieren nunmehr seit 5 Jahrzehnten über 450 Entscheidungsträger aus aller Welt, geschützt von einem enormen Polizeiaufgebot, auf der Münchner Sicherheitskonferenz aktuelle und zukünftige sicherheitspolitische Themen. Das Anliegen von Menschen wie Gudrun Haas würde diesem Forum ein vollkommen neues Gepräge geben. Das Sicherheitsverständnis, von dem die Leute in der Sicherheitskonferenz ausgehen, ist vorwiegend das Sicherheitsverständnis gegen andere oder Sicherheit vor anderen oder vor anderem. Und das ist grundsätzlich ganz was anderes. Also wir sagen zusammen mit Horst Eberhard Richter, wahre Sicherheit kann nie gegeneinander, nur miteinander erreicht werden. Also ich höre das auch aller Orten, dass Begriffe wie Bedrohung benutzt werden. Und wenn man aber nur den Begriff Bedrohung durch Herausforderung ersetzt, dann öffnet das gleich ja, ganz, ganz andere Dimensionen und neue Ansätze und neue Ideen sind dann eher möglich. Wenn man Konflikte nicht als zerstörerisch und negativ empfindet, sondern eben Konflikte als Chance erkennt, ja, das ist das, worauf wir halt raus wollen. In diesem Sinne ist diese Gruppe nunmehr seit 15 Jahren aktiv. Inzwischen erreichten die 10 Frauen und Männer, dass sie den Vertretern der Sicherheitskonferenz ihre Vorstellungen vortragen können. Die wiederum fordern sie auf, informiert euch, zeigt uns, wie viele hinter euch stehen und bringt eure Vorschläge ein, beispielsweise wie Frieden im Nahen Osten erreicht werden könnte. Den Mitgliedern der Projektgruppe gelang es unterdessen, einen Beobachterstatus bei der Sicherheitskonferenz zu bekommen, leider noch kein Rederecht. Gudrun Haas freut sich jedoch, dass sich die Engagierten von beiden Gruppen durch die vielen Begegnungen inzwischen auch persönlicher kennen und man etwas über das Leben der anderen weiß. Das öffnet ihr Herz und gibt ihr Zuversicht. Sie vertraut heute, dass sich manche der Mächtigen wirklich für atomare Abrüstung einsetzen und es ernst meinen. Wir kommen einfach zu der Ebene, wo wir auf Augenhöhe uns verständigen können, wo wir zum Beispiel mit der Unterschiedlichkeit leben können, wo wir Unterschiedlichkeit zulassen können. Manchmal muss man das auch aushalten können, dass jemand ja einfach woanders hingeht. Man muss aushalten können, dass eine Diskrepanz besteht, die jetzt nicht lösbar ist und trotzdem in aller Zuversicht sein kann, dass man sich verständigen kann. Ja, und dass es ein nächstes Mal gibt, wo man weiterreden kann, wo der nächste Schritt möglich ist. Das ist die hohe Kunst, wenn es um zwischenmenschliche Verständigung geht. Sich in Geduld zu üben, auf die Verbindung zu bauen und sie zu halten, auch wenn sich keine schnellen Lösungen zeigen. Was auf diese Weise erreicht wird, wirkt freilich in unserer Zeit nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein und wird in der öffentlichen Debatte kaum wahrgenommen. Denn statt gewaltfrei und verständnisvoll miteinander zu kommunizieren, wird der Ton in der Gesellschaft schärfer. Extreme Gruppierungen haben Zulauf. Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen und Positionen spitzen sich zu. I've heard many great people like Mother Teresa. Ich hörte viele wichtige Leute wie Mutter Teresa oder Desmond Tutu sagen, dass Frieden mit einer kleinen Aktion beginnt und dann die nächste kleine Aktion und dann die nächste und dadurch kommt mehr Liebe und mehr Verbindung. Liv Larsson, die GfK-Trainerin aus Schweden. Ich denke, GfK ist einer dieser Schritte. Und es ist wirklich schwer zu messen, was durch sie erreicht wurde. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass viele Verbindungen zwischen Menschen geknüpft wurden und dass das irgendwie auch auf GfK zurückgeht. Viele Menschen fangen an, darüber nachzudenken, wie sie Sachen zu anderen sagen. Oder wie sie zuhören. Ich möchte daran glauben, dass es einen Einfluss hat, auch wenn wir ihn nie genau bestimmen können. Es gibt andere Methoden, die gibt es schon länger und da merkt man auch nicht so viel. Die Mediation ist auch noch nicht weltverändernd. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr langfristiger Prozess und man muss sehr viel Geduld haben. Ich persönlich hätte auch an die gewaltfreie Kommunikation nicht den Anspruch, dass sie die politischen Verhältnisse verändert, weil dafür ist sie eigentlich nicht geschaffen. Sie kommt eben mehr aus der Beratungsecke. Klaus-Dieter Gens, Trainer der ersten Stunde, gibt nur noch hin und wieder Seminare. Ich fände es allerdings gut, wenn die gerade vielleicht hier in einem Land, wo gewaltfreie Kommunikation für manche Leute fast wie ein Hobby ist und nicht so dringend notwendig ist, dass die vielleicht tatsächlich sich auf mehr politisch besinnen würden. Dass die Gewaltfreien ein bisschen mehr aus der persönlichen Ecke herauskommen und sich auch mehr zeigen, also Stellung nehmen zu bestimmten Dingen, die hier nach unseren Vorstellungen wölfisch laufen. Die Art und Weise, wie man jetzt zum Beispiel mit Flüchtlingen umgeht, das würde ich mal, also die dagegen sind, das würde ich schon mal als wölfisch ansehen. Also denen einfach die Häuser anzuzünden oder die Hilfsvereine anzugreifen, damit sind einfach die Bedürfnisse bestimmter Menschen ignoriert. Und Marshalls Idee war, dass man seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen im Blick hat und möglichst versucht, Wege zu finden, das unter einen Hut zu kriegen. Und ich habe den Eindruck, dass, aus der gewaltfreien Kommunikation wenig öffentliche Meldungen kommen. Ich glaube, dass das sehr stark immer noch im privaten Bereich sich abspielt und damit ist die Wirksamkeit auch geringer. Ich würde mir wünschen, dass wir mit anderen Organisationen enger zusammenarbeiten, uns da gegenseitig unterstützen. Irmtraut Kauschardt aus Darmstadt. Sie gehört zu den Gründerinnen eines Netzwerkes für die deutschsprachigen Trainerinnen und Trainer. Sie setzt sich dafür ein, dass die Kollegen enger zusammenarbeiten und politisch aktiv werden. Es gibt einen Teil der Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation unterwegs sind, die das also als persönliche Entwicklungsmöglichkeit sehen. Finde ich in Ordnung und gleichzeitig mir geht es nicht weit genug. Mir geht es wirklich auch um die politische Relevanz, wie wir mit dem, dass wir Menschen als Menschen sehen und sehen wollen, halt wirklich auch unterstützen können, dass Menschen in anderen Ländern, anderen Erdteilen ein auskömmliches Leben haben. Seit einigen Jahren unterstützt Irmtraut Kauschardt eine Friedensinitiative in Kenia bei der Ausbildung in Kommunikation und Dialogfähigkeit, so wie es einst auch Marshall Rosenberg tat. Und sie macht sehr ähnliche Erfahrungen wie einst ihr Lehrer. Also ich habe das gemerkt in der Situation in Kenia, wo ich mit zwei Ethnien gearbeitet habe, die seit über 20 Jahren sich gegenseitig bekämpft haben, einander umgebracht haben, Vieh weggenommen haben. Und die kamen dann zu einer Art Mediation, Versöhnungstreffen. Und als die gemerkt haben, dass es für beide Gruppen darum geht, dass sie ausreichend Lebensmittel, Nahrung haben wollen, eine Schulbildung für die Kinder wollen, dass es um Gesundheitsversorgung geht, dann haben die sich angeguckt und haben gesagt, was ihr auch? Und wieso bekämpfen wir uns dann? Und das war so im Großen und im Kleinen passiert es jeden Tag immer wieder. Gleichzeitig prägen die Erfahrungen in Afrika auch das politische Verständnis von Irmtraut Kauschardt und ihr Auftreten in Deutschland. Sie sieht, welche Folgen die westliche Lebensweise beispielsweise für Kenia hat. Dort bricht die Bekleidungsindustrie zusammen, weil abgelegte Kleider und Jacken aus deutschen Altkleidersammlungen billig verkauft werden. Die Bauern verlieren ihre Einkommensquelle, weil jene Hühnchenteile, die hierzulande nicht gegessen werden, nach Westafrika exportiert werden, zum Beispiel. Und da kann ich schon ein Stück weit Verantwortung übernehmen, indem ich bestimmte Sachen nicht kaufe oder auch auf die Regierungen einwirke. Also ich denke, da haben wir schon Einflussmöglichkeiten. Da gibt es noch viel zu tun. Und ich denke, wir können beitragen, indem wir anders kommunizieren und auch auf Organisationen, Firmen zugehen können und sagen können, wir würden gern mit euch darüber sprechen, wie ihr verantwortungsbewusst oder bewusster in der Welt unterwegs sein könnt und gleichzeitig mit Organisationen zusammenarbeiten, die in diese Richtung arbeiten, um auch Menschen zu unterstützen, friedlicher miteinander zu leben. Grundsätzlich gilt für mich, wenn die Moral und Kultur in einer Gesellschaft von Trennung statt von Kooperation ausgeht, dann geht es nie um die Menschen, sondern es geht um Geld und um Ähnliches. Und was dabei fehlt, das ist meines Erachtens so die moralische Fantasie. Also moralische Fantasie, das ist ein Begriff, den ich beim Harald Welzer gelesen habe. Und dazu braucht man einfach Fähigkeiten, also wenn man seine moralische Fantasie ausbilden will. Und diese Fähigkeiten, die können wir mit der gewaltfreien Kommunikation lernen. Die moralische Fantasie, das bedeutet, ich weiß, welche Konsequenzen mein Handeln hat. Ja, und ich weiß auch, welche Konsequenzen mein Nichthandeln hat. Für mich ist es schon auch eine Pflicht, unsere Vorteile dahingehend zu nützen, dass wir für die anderen sorgen, denen es eben nicht so gut geht. Ich habe innerlich ganz tief diese Verpflichtung, dass ich meine Privilegien nützen kann, dass ich relativ sicher sagen darf, was bei uns falsch läuft und wo es Ungerechtigkeiten in der Welt gibt. Und ich kann meine Privilegien nützen, Solidarität zu zeigen. Und zwar, wo es nicht gefährlich ist, also bei uns ist es nicht gefährlich, Solidarität zu zeigen, so wie in anderen Teilen der Welt. Gudrun Haas, Friedensaktivistin aus München. Sie erinnert an die Parabel von den zwei Wölfen. Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden und das Feuer knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten. Der Alte sagte nach einer Weile des Schweigens: »Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden. Einer der beiden lebt in einer Welt, wo es rachsüchtig, aggressiv zugeht und will zerstören. Der andere hingegen ist in einer Welt, in der es liebevoll, sanft zugeht und nimmt Anteil am Leben anderer.« Der Junge sitzt eine Weile ruhig da. »Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?«, will er wissen. »Der Wolf?« Der alte Indianer macht eine Pause. »Den ich füttere.« Eine Sprache der Verbindung. Die lange Nacht über gewaltfreie Kommunikation von Barbara Leitner. Es sprachen Marina Behnke, Ilka Teichmüller, Joachim Schönfeld. Musikauswahl Tom Daun. Ton Bernd Friebel. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel.